Der Junge, der oft starb. Kapitel 5, das fünfte Schuljahr. Ja, Mylord. Natürlich nicht, Mylord. Ich bin euer Mylord. Der Sommer verflog in einer Hitzewelle, die ihn nicht erwärmen konnte. Die Tage waren zu kurz und die Nächte endlos. Er verbeugte sich, er kniete nieder. Er trank Elfenwein mit den Malfoys. Er schmeichelte und log. Er las zwischen all den Zeilen und erstattete später Bericht. Eine einzige kleine Freude war zu finden. In dem dunklen, feuchten Haus, das nach Erinnerungen an Regulus roch, stichelte er gegen Black, wegen seiner erzwungenen Untätigkeit, seiner absoluten und vollkommenen Nutzlosigkeit, und dadurch fühlte er sich ein wenig leichter. Manchmal wunderte er sich über Potter, der sich in den Vororten von Surrey auf ganz ähnliche Weise abgeschottet hatte. Aber er konnte nicht dieselbe Art von Entzücken aufbringen. Er erinnerte sich an Potters Gesicht beim Abschiedsfest und dachte daran, wie ungewohnt ihm die Untätigkeit vorkommen musste, wie er sich selbst fühlen würde, weggesperrt, ohne ein weiteres Wort, ohne zu wissen, was vor sich ging. Black verdiente es, zweifellos. Potter, Potter, hier war er sich weniger sicher. Aber Dumbledore hatte seine Gründe. Dumbledore hatte immer und immer Gründe. Und was Severus selbst betraf, er hatte das alles verdient und nichts davon. Benutzt zu werden, nützlich zu sein. Er wusste nur nicht, in welcher Reihenfolge. Der Sommer ging schnell vorbei. Potter war nicht tot, er war eine Hülle, eine leere Schale. Ausgeleert. »Hat er nicht gekämpft?« fragte Severus und fühlte, wie etwas in ihm zum Leben erwachte. »Hat er«, sagte Dumbledore. »Arabella berichtet, sie habe den Patronus gesehen, aber anscheinend waren es zu viele von ihnen.« »Es waren hunderte von ihnen, als Black am Ende seines dritten Jahres.« »Ja«, sagte Dumbledore und klang beunruhigt. Er richtete einen Stapel Papiere auf seinem Schreibtisch auf und seufzte. »Es scheint, als müsste ich...« »Ich kann es tun«, sagte Severus. »Es stellt kein Problem mehr dar.« »Tatsächlich?« Severus blickte ihn schweigend an. »Sie erstaunen mich immer wieder«, sagte Dumbledore, die Lippen zu einem Lächeln verzogen. »Na gut, Sie müssen Acht geben, nicht gesehen zu werden von Ihnen.« Severus nickte und erhob sich. »Severus«, vernahm er Dumbledores Stimme, als er bereits in der Tür stand. »Sind Sie ganz sicher, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind?« Severus drehte sich um. »Warum sollte ich das nicht sein?« Dumbledore lächelte nicht mehr. »Sie haben gerade mindestens drei Möglichkeiten für sarkastische Erwiderungen einfach verstreichen lassen«, sagte er, »so wie Sie es den ganzen Sommer lang getan haben.« »Ich werde mich darum kümmern«, sagte Severus und ging zur Türe hinaus. Wie immer erwiesen sich Dumbledores Überlegungen als richtig. Severus wäre beinahe gescheitert. Versteckt in den Büschen und desillusioniert beobachtete er, wie sie auf Little Whinging stürzten, und hob seinen Zauberstab, während die Kälte herabkam. Er erinnerte sich daran, wie Lily ihre Arme an einem hellen Sommertag um ihn geschmissen hatte. Aber egal, wie sehr er versuchte, sie zu fühlen, es blieb eine seltsame Leere. Sein Patronus sprudelte in diffusen weißen Schlieren aus seinem Zauberstab und die ersten beiden Dementoren glitten ungehindert an ihm vorbei. Der Geruch von Kohlenteer hing schwer in der Luft. Er dachte an Potters Gesicht beim Abschiedsfest. Aber nein, nein, das war nicht hilfreich. Er ging seine Erinnerungen durch, seine verzweifelte Suche. Und seine Gedanken wanderten zu Potters Gesicht beim Abschiedsfest vor 3 Jahren, jünger und noch unschuldig und erfüllt von einer so offenen, unbefleckten Freude. Die Hirschkuh brach wie ein Blitz aus seinem Zauberstab hervor und jagte die übrigen Dementoren fort. Verzweifelt wollte sie Severus bereits auf den Weg in die Gasse machen, hielt sich jedoch dann zurück und verharrte, unentschlossen. Zum Glück tauchten die beiden, die entkommen waren, wenige Augenblicke später wieder auf, gejagt von einem strahlend weißen Hirsch. Er erhaschte nur einen flüchtigen Blick auf den Jungen, als Mrs. Fig ihn vorbeiführte. Nur ein kurzes Bild, aber genug, um zu sehen, dass Potter zwar in die Höhe geschossen war, aber nicht das entsprechende Gewicht zugelegt hatte. dass er für jemanden, der ein paar ereignislose Wochen verbracht hatte, ausgezehrt und erschöpft aussah. Severus schaute aus den Schatten zu und dachte, dass Potters Triumph am Ende seines ersten Schuljahres Severus zum damaligen Zeitpunkt alles andere als glücklich gemacht hatte. Seltsam, wie manche Erinnerungen sich verschoben, wie sich ihr Eindruck mit der Zeit ändern konnte. Es wäre vielleicht komisch gewesen, wenn es ihn nicht zutiefst beunruhigt hätte, vor die Wahl gestellt, entweder über seinen neu entdeckten Wunsch, Potter glücklich zu sehen, nachzudenken oder so zu tun, als wäre dies nie geschehen, entschied sich Severus, Ersteres zu meiden wie der Teufel das Weihwasser. Er huschte immer noch in Nummer 12 ein und aus, und nachdem Potter dorthin gebracht worden war, verließ er das Haus so schnell wie möglich, um zu verhindern, dass sich ihre Wege kreuzten. Er wollte sicherstellen, dass er nicht einen einzigen Blick auf den Jungen erhaschte. Seine Strategie hätte funktionieren können, wäre Potter nicht in einem unbeobachteten Moment beim Reinigen des Salons auf einen verfluchten Kelch gestoßen. Sowohl das Timing als auch der Schauplatz waren geradezu grauenhaft. Also traf Severus in der Nacht zuvor ein, aber Black hatte beschlossen, wie ein übler Gestank im Salon herumzuhängen, zu trinken und bis zum Sonnenaufgang zu grübeln, und ab da zwangen die übrigen Bewohner des Hauses Severus dazu, sich in der Speisekammer zu verstecken. Nicht zum ersten Mal wünschte er sich, er hätte Potters Umhang für seine eigenen Zwecke behalten, als er ihn in die Hände bekam. Am Ende ging er allen recht geschickt aus dem Weg und steckte seinen Kopf gerade noch rechtzeitig durch die offene Tür, um einen wortlosen Zauber über Potters Schultern zu schießen. Der Kelch zersplitterte in 1 Million Scherben und Potter blinzelte erschrocken, bevor er nach Handfeger und Kehrschaufel griff. Severus seufzte und ließ seinen Zauberstab sinken, und obwohl er wusste, dass er besser sofort gegangen wäre, klebten seine Augen an dem Jungen fest. Im nächsten Augenblick packte ihn eine Hand an der Schulter und er wurde von der Tür weggerissen und gegen eine Flurwand geschleudert. »Was zum Teufel tust du da?« Severus steckte seinen Zauberstab ein. »Das geht dich nichts an, Black«, sagte er und stieß den Mann von sich. Blacks Augen verengten sich zu Schlitzen. »Wenn du mein Patenkind ausspionierst, geht mich das auf jeden Fall etwas an«, zischte er mit leiser Stimme. »Warum bist du überhaupt noch hier? Ich könnte schwören, ich habe dich gerade gehen sehen.« Das war allerdings wahr. Die letzte Ordenssitzung war für den frühen Morgen angesetzt worden, damit Lupin teilnehmen konnte. »Mir ist aufgefallen, dass ich etwas Wichtiges vergessen hatte.« »Ach ja«, sagte Black, »hast die Chance vertan, einen 15-jährigen Jungen anzustarren. Ist es das?« Severus konnte nicht widerstehen. Die Andeutung war so offensichtlich absurd, doch Black sah einfach herrlich wütend aus. Ausdrucksstark verschränkte er die Arme vor der Brust und verzog seine Lippen zu einem langsamen, absichtlichen Lächeln. Die Reaktion kam prompt. Blacks Fäuste ballten sich und begannen zu zittern. Eine Ader an seiner Schläfe pochte scharf im Takt. »Ich warne dich, Snape«, sagte er. »Ich habe davon gehört, wie du ihn behandelst, aber ich werde dich nicht länger davonkommen lassen damit.« »Wirst du nicht«, sagte Severus und amüsierte sich ungemein. »Nein, ich schwöre, wenn du dem Jungen auch nur ein Haar krümmst. Es gibt nur ein kleines Problem mit deinen süßen und oh so edlen Bedrohungen«, schritt Severus sehr leise ein. »Du scheinst vergessen zu haben, dass Potter als auch ich sehr bald in Hogwarts sein werden, während du hier an der Leine geführt wirst. Also tu mir einen Gefallen. Bell nicht, wenn du nicht weißt, wie du auch zubeißen kannst. Geh zurück in dein Körbchen und leck dir deinen eigenen Schwanz.« Er tätschelte Black den Kopf, als er sich Richtung Tür bewegte. »So ist er brav.« Und er verließ flink das Haus, bevor Black den Nerv aufbrachte, ihm die Augäpfel herauszureißen. Ausnahmsweise war Severus einmal froh über den Beginn des Schuljahres und die damit verbundene Arbeit, die seine Tage ausfüllte. Selbst der dunkle Lord musste einsehen, dass ein Lehrer, der zu viele Stunden versäumte, unweigerlich verdächtig wirken würde. Normalerweise begann er das erste Halbjahr nicht mit dem Trunk des Friedens, und doch schienen die dunklen Flecken, die während des Festes noch immer unter Potters Augen hingen, ihn dazu zu zwingen, so lächerlich das auch war. Mit spekulativen Fernschüssen war das natürlich immer eine unsichere Sache, und dieser hätte genauso gut auf dem Mond landen können, aber wenn es auch nur die geringste Chance gab, dass Granger vielleicht seinen Nutzen erkannte. Erbärmlich. Was zum Teufel war nur los mit ihm in diesen Tagen? Er konnte keinen angemessenen Grad an Abscheu aufbringen, als Potter sich in seine Klasse schlich, aber im Beisein von Dracos wachsamem Blick hatte Severus trotzdem gegen ihn gestichelt und sich geweigert, sich dafür schuldig zu fühlen. Außerdem war es eine gute Gelegenheit, den wahren Zustand des Jungen zu beurteilen. Potters anfänglicher Blick auf ihn war ermutigend, aber als Severus später auf die Mängel in seinem Brauverfahren hinwies, sah Potter nicht wütend, sondern niedergeschlagen aus und antwortete mit weichen, gedämpften Silben, ohne ihm auch nur einmal die Stirn zu bieten. Und das war... Es war so untypisch für ihn, dass Severus es äußerst besorgniserregend fand. Aber was um alles in der Welt sollte er nur mit diesen Informationen anfangen? Er konnte Potter kaum in sein Büro einladen für ein offenes Gespräch unter vier Augen. Schon das Konzept war lächerlich. Es sollte ihn eigentlich überhaupt nicht kümmern. Was stimmte also nicht mit ihm, verdammt nochmal? »Bitte entschuldigen Sie mich«, sagte Dumbledore. »Ich hasse es, Sie alle zu verlassen, nachdem ich so schreckliche Nachrichten überbracht habe. Aber ich fürchte, ich kann die Beamten des Ministeriums nicht länger warten lassen. Professor Umbridge leistet Ihnen in meinem Büro Gesellschaft, aber Sie sind verständlicherweise sehr darauf erpicht, diese Angelegenheit so schnell wie möglich zu besprechen.« Lange Sekunden, nachdem sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, war die Stille im Lehrerzimmer so dicht, dass man sie mit einem Messer hätte durchschneiden können. Dann sagte Flitwick ganz leise, »Ich kann das nicht glauben.« »Wirkte er«, sagte Charity Burbage, »wirkte er auf jemanden von Ihnen irgendwie niedergeschlagen?« Pomona Sprout schüttelte den Kopf, zog ein Taschentuch hervor und begann leise darin zu schluchzen. »Er hat die Quidditch-Auswahlspiele verpasst«, sagte Hooch, »aber das lag daran, dass er bei Umbridge nachsitzen hatte. Ich hatte den starken Eindruck, dass er dabei sein wollte.« »Er schien sehr wütend zu sein«, sagte Minerva, weiß wie eine Wand. »Aber ich dachte, das sei unter den Umständen nur zu erwarten. Ich hätte nie gedacht, dass er gehen würde, um...« Sie brach ab. »Das konnten Sie nicht wissen«, sagte Sinistra. »Keiner von uns konnte das.« »Was ich nicht verstehe«, sagte Hooch, »ist, warum er zu keinem von uns gekommen ist, wenn es ihm so schlecht ging. Sicherlich haben wir immer deutlich gemacht, dass ein Schüler in Not stets Hilfe erhalten wird.« Leises Raunen der Anerkennung ging durch den Raum. »Ihr seid alle Vollidioten«, explodierte Severus, »jeder einzelne von euch.« Alle seine Kollegen drehten sich um und starrten ihn an, mit Ausnahme von Sprout, die nur noch heftiger schluchzte. Flitwick drehte sich zu ihr, um ihr über den Arm zu streichen, und meinte, »Also wirklich, Severus?« Aber Severus ließ ihn nicht ausreden. »Natürlich war Potter niedergeschlagen«, knurrte er. »Er hat es sich ja nur in Scharlachrot auf die Stirn malen lassen. Ignoriert man mal für eine Minute die offenkundige Ursache dafür, ist es wirklich so überraschend, nach allem, was er in den vergangenen Jahren durchgemacht hat?« »Er hat nicht einmal, sondern dreimal dem dunklen Lord gegenübergestanden, in ebenso vielen verschiedenen Inkarnationen. Außerdem gegen einen Basilisken gekämpft. Er stand dem Verräter gegenüber, der den Tod seiner Eltern verursachte, und musste ihm bei der Flucht zusehen. Er sah seine Freunde versteinert und besessen. Oh, und vergessen wir nicht die Kleinigkeit, dass er wiederholt von Dementoren angegriffen wurde, nicht wahr?« »Und während dieser ganzen Zeit haben sie ihn alle behandelt, als ob er fähig wäre, über Wasser zu gehen. Wie können sie da erwarten, er wäre auf die verdammte Idee gekommen, jemanden um Hilfe zu bitten?« Völliges Schweigen. Dann sagte Hut schroff, »Wenn sie wirklich die ganze Zeit über einen so brillanten Einblick in den Geisteszustand des Jungen hatten, wie kommt es dann, dass sie es völlig versäumt haben, einzugreifen, bevor er sich vom Astronomieturm stürzte?« Severus taumelte rückwärts, als ob er von einem physischen Schlag getroffen worden wäre. Nur für einen Augenblick wollte er ihr die Augen auskratzen. Aber nein, nein, es war fair. Es war nur fair. »Nun, Rolanda«, sagte Minerva, und ihre Stimme klang sehr zittrig. »Ich glaube kaum, dass es uns weiterbringt, irgendwem die Schuld. Severus, bitte«, sie legte ihm die Hand auf die Schulter, »setzen Sie sich. Sie scheinen sehr aufgebracht zu sein.« »Ich bin nicht aufgebracht«, sagte Severus. »Natürlich sind Sie das«, sagte Minerva. Sie fuhr ihm mit der Hand am Gesicht entlang. Ihr Mund war eine seltsam geschwungene Linie, ihre Augen tränenfeucht. Niemals in einer Million Jahre hätte ich mir träumen lassen, dass sie sich einmal sorgen würden um. Ich sorge mich nicht um Potter, knurrte Severus und schob sie weg. Ich bin verdammt nochmal nicht, der Boden des Lehrerzimmers verschluckte seine Schritte, aufgebracht. In seinem Kielwasser knallte er die Tür hinter sich zu. Er war aufgebracht. Er war sogar sehr aufgebracht. Er war so aufgebracht, dass er völlig unvorbereitet in der ersten abgelegenen Stelle, die er finden konnte, untertauchte und ohne nachzudenken den Zeitumkehrer einstellte. Dann war es Nacht. »Deine Schuld, deine Schuld, deine Schuld«, rief der Schall seiner eigenen Schritte ihm auf dem ganzen Weg die Treppe hinauf zu. Ja, Hooch hatte ihn auf frischer Tat ertappt. Er war die schlimmste Art von Mensch, die grausamste Art von Mensch. Er war nichts als ein Ungeheuer. Eine Abscheulichkeit. Als er oben ankam, stand Potter bereits auf der Brüstung. Severus kam zum Stehen und starrte ihn an. Seine Stiefel mussten ein Geräusch gemacht haben, oder vielleicht war er es auch selbst, denn Potter drehte sich leicht um, und dann starrten sie sich gegenseitig an. »Um Himmels Willen«, krächzte Severus, »tun Sie das nicht!« Einen Moment lang hielt etwas wie Überraschung Potters Gesichtszüge gefangen, aber den Bruchteil einer Sekunde später verschwand sie, und Potter lachte. Ein harter Laut, dem es völlig an Humor fehlte. »Als ob Sie das interessiert«, sagte er. »Ausgerechnet Sie! Sie freuen sich doch, mich endlich loszuwerden!« »Ich kann Ihnen versichern, Potter«, sagte Severus und ging vorsichtig einige Schritte näher, »dass Ihr Tod das allerletzte ist, was ich mir wünsche.« »Ach wirklich?«, sagte Potter. »Wär ich nicht drauf gekommen. Was haben Sie neulich gesagt im Unterricht?« »Dieser glückliche Moment des Abschieds? Nun, Sie müssen nicht einmal bis zum nächsten Jahr warten. Glück gehabt! Wagen Sie es nicht, noch näher zu kommen. Ich schwöre, ich werde es tun. Ich werde springen.« Severus, der sich immer näher herangewagt hatte, erstarrte wieder. Verzweifelt blätterte er gedanklich eine beliebige Anzahl von Zaubern durch, die Potter zu ihm und auf sicheren Boden ziehen konnten. Aber nein, das war alles viel zu riskant. Es gab zahlreiche Berichte über Situationen wie diese, über spontane magische Ausbrüche, die solche Rettungsversuche verhinderten, wenn nur die Absicht ausreichend stark genug war. Und da Potters Magie es ihm erlaubt hatte, bei vollem Bewusstsein zu Boden zu stürzen, stand seine Absicht nicht in Frage. Stattdessen streckte er seine Arme vor sich aus und hob sie wie zu einer Bitte an. »In Ordnung«, sagte er, »ich bewege mich nicht, sehen Sie? Ich bleibe genau hier und wir können uns einfach ein bisschen unterhalten.« »Uns ein bisschen unterhalten?«, sagte Potter und lachte wieder. »Na klar. Schöner Abend, nicht wahr?« Severus holte tief Luft. »Nichts«, sagte er. »Kein Problem. Ist so schlimm, dass es nicht gelöst werden kann.« »Verpissen Sie sich!« »Also eine andere Taktik. Was auch immer Sie jetzt gerade fühlen, Sie sind nicht allein. Ich verstehe, Sie verstehen nichts. Sie wissen nicht, wie es ist, ich zu sein. Niemand weiß es. Und wie könnten Sie auch? Sie haben das nicht.« Er deutete auf seine Stirn und Severus fürchtete einen verzweifelten Herzschlag lang, dass die Bewegung ihn ins Taumeln bringen könnte. »Etwas, das Ihr Leben ruiniert. Wenn Sie glauben, dass es mir Spaß macht, berühmt zu sein? Ja? Sie können gerne mit mir tauschen.« »Und Sie glauben«, sagte Severus, hitziger, als er beabsichtigt hatte, »dass ich unmöglich begreifen kann, was Sie gerade durchmachen? Aber das tue ich. Kurze Info, Potter. Sie sind nicht der Einzige, der jemals leiden musste. Sie denken, ich verstehe das nicht? Aber dort, wo Sie gerade stehen, glauben Sie mir, stand auch ich schon einmal. Sie fühlen sich die ganze Zeit leer und kalt. Sie sagen sich, dass Sie glücklich sind, solange Sie nur beschäftigt sind mit irgendwas. Aber Sie wissen, dass das eine Lüge ist. In Wirklichkeit ist es so, dass Sie nicht einmal mehr Traurigkeit empfinden können. Sie können nicht weinen, außer vielleicht nachts, wenn Sie immer wieder denselben Traum haben und Sie wachen schweißgebadet daraus auf. Und Sie sind die ganze Zeit wütend, außer manchmal, wenn Sie wütend sein sollten, es Sie aber einfach nicht berührt. Glauben Sie mir, Potter, ich weiß es.« Potter schaute ziemlich überrascht, so sehr, dass Severus unauffällig etwas näher an ihn heranschlich. Leider brach der Zauber, den seine Worte gewebt hatten, kurz darauf. »Und nun werden Sie mir sagen, dass es besser wird, nicht wahr?«, sagte Potter. Severus' Mund verzerrte sich. »Das tut es. Für wie dumm halten Sie mich? Ich meine, verdammt nochmal, Sehen Sie sich doch mal an. In 4 Jahren habe ich Sie kein einziges beschissenes Mal lachen hören. Sicher, ich habe Sie lächeln sehen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich an einen Punkt ende, an dem ich mich nur auf Kosten anderer glücklich fühlen kann, danke, aber nein, danke, dann sterbe ich lieber. Nun, das hätte wohl voraussehbar sein müssen. Aber Sie sind nicht ich, sagte Cyrus. Zum einen haben Sie Freunde. Denken Sie einen Moment lang an Sie. Was würden Weasley und Granger? Es wäre Ihnen egal. Sprechen wir hier von denselben Menschen, sagte Cyrus scharf. Die Weasley und Granger, die immer wieder in den Krankenflügel gerannt sind, sobald sie auch nur einen Kratzer abbekommen haben in diesen 4 Jahren. Diejenigen, die sich blindlings in jede noch so absurde und halsbrecherische Gefahr gestürzt haben, nur um ihnen zu folgen, immer und immer wieder. Ich kann Ihnen versichern, Potter, es wäre Ihnen nicht egal. Wenn Sie von diesem Turm springen, werden Sie am Boden zerstört sein. Das werden Sie nie vergessen. Niemals. Einige Momente lang schien Potter tatsächlich zu schwanken. Seine Augen huschten von Cyrus zu dem festen Boden, auf dem er stand, dann wieder hinaus in die Luft und wieder zurück zu Cyrus. »Ich weiß, was Sie tun«, sagte er, »und es wird nicht funktionieren. Sie können mir kein schlechtes Gewissen einreden. Außerdem haben Sie sich verdammt nochmal bewegt. Schon wieder!« Cyrus tat sein Bestes, um schuldbewusst auszusehen. Aber die Tatsache, dass er scheiterte, spielte keine Rolle. Denn mit einem letzten stechenden Blick drehte sich Potter um und starrte in die Nacht hinaus. Er hob einen Fuß an. Nur leicht. Cyrus blickte ihn verzweifelt an. Er war zwar viel näher gekommen, er stand nun selbst direkt an der Brüstung, aber immer noch einige Meter neben Potter. Vielleicht konnte er ihn mit einem Sprung erreichen, aber das schien ihm insgesamt zu riskant. Er tat das Einzige, was er noch tun konnte. Er kletterte auf den Sims, neben Potter. Potter warf ihm einen panischen Blick zu. »Was zur Hölle machen Sie da?« »Ist das nicht offensichtlich?« sagte Cyrus und richtete sich auf. »Wenn Sie so wild entschlossen sind zu springen, gibt es nur eine Lösung. Ich muss mit Ihnen springen.« »Sie sind ja komplett wahnsinnig!« »Sag der Idiot, der überhaupt erst hier hochgeklettert ist«, sagte Cyrus. Er blickte hinaus auf die mondlichtgetränkte Landschaft, die dunklen Schatten des verbotenen Waldes in der näheren Umgebung. Die nächtliche Luft war klar und rauschte durch seine Gewänder. Wäre er nicht so verängstigt gewesen, hätte er die Erfahrung vielleicht berauschend gefunden. Er blickte hinunter in den verdunkelten Hof. »Es ist ein langer Weg nach unten«, sagte er. »Mindestens 5, vielleicht 7 Sekunden, bis man auf dem Boden aufschlägt. Sie sind schon einmal vom Besen gefallen, nicht wahr, Potter? 7 Sekunden können sich wie ein ganzes Leben anfühlen, wenn man fällt.« Ein Atemzug. »Ich habe keine Angst«, sagte Potter. »Selbstverständlich nicht.« »Sie denken, es wird warm sein, wenn Sie angekommen sind«, sagte Cyrus. »Sie denken, es wird dunkel sein, still. Die Wahrheit ist, Sie wissen nicht, wie es sein wird. Keiner weiß es.« Er blickte hinüber, gerade als Potters Augenbrauen hochschossen. »Sie erzählen mir jetzt den religiösen Kram? Wirklich?« Cyrus lachte. »Kaum. Ich glaube an gar nichts.« Potter starrte ihn an. In der Dunkelheit waren seine Augen wie ausgespült. Mehr grau als grün. »Potter«, sagte Cyrus, »wollen Sie wirklich sterben? Oder wollen Sie vielleicht einfach nur nicht mehr leiden?« Auf einmal begann das Gesicht des Jungen zu zerbröckeln. Cyrus streckte ihm die Hand entgegen und konzentrierte sich darauf, jetzt bloß nicht ins Schwanken zu geraten. »Kommen Sie mit mir herunter«, sagte er. »Bitte.« Potters Finger waren schweißnass und kühl, wie klamm. Cyrus ergriff sie, wie er noch nie zuvor in seinem Leben etwas ergriffen hatte, und kletterte langsam und vorsichtig rückwärts von der Kante. In dem Moment, als seine beiden Füße festen Boden berührten, zog er Potter fest zu sich heran. Sie purzelten in einem Gewirr aus Gewändern zu Boden. Und dort saß Cyrus nun, zitternd, aber auf sicherem Grund, und in seinem Schoß ein schluchzender Gryffindor. Es war, als hätte der Aufprall die zerklüfteten Wände aufgelockert, die Potter um sich herum geformt hatte, um seine Fassung zu bewahren, und sie zu Staub zermahlen, denn er vergrub sein Gesicht in Cyrus' Gewändern und begann in heftigem, mitreißendem Schluchzen zu weinen, das ihn von Kopf bis Fuß erschütterte. Cyrus hob seinen freien Arm an, mit dem er sich nicht abstützte, Aber er erstarrte und ließ ihn unbeholfen einige Zentimeter über Potters Rücken schweben. War eine Berührung akzeptabel oder wäre es ein unerwünschtes Eindringen? Was sollte er sagen, wenn er überhaupt etwas sagen sollte? Was zum Teufel war hier das angemessene Protokoll? Er war anscheinend durchaus in der Lage, jemanden von der Kante herunterzureden, aber dies hier war eine ganz andere Sache. Cyrus konnte mit weinenden Menschen nicht umgehen. Das hatte er nie getan. Er tat sogar sein Möglichstes, um sie wie die Pest zu meiden. Nur sehr wenige Slytherin waren jemals in seinem Büro in Tränen ausgebrochen. Und in dem seltenen Fall, dass es passierte, tat er einfach so, als ob er es nicht bemerkt hatte. Er hatte sie definitiv und keinesfalls umarmt. Die einzige Person, die Severus jemals in seinen Arm gehalten hatte, während sie geweint hatte, war seine Mutter. Und auch bei ihr hatte er nie gewusst, wie er sie trösten sollte. Doch als Potters Tränen nicht nachlassen wollten, wurde offensichtlich, dass doch etwas mehr Zuspruch vonnöten war. Mit einer Hand, die so steif wie ein Brett war, klopfte er dem Jungen ein paar Mal vorsichtig auf den Rücken. »Na, na«, sagte er. Potters nächstes Schluchzen verwandelte sich in ein halb ersticktes Lachen. Dann ein weiteres. »Gott, darin sind Sie echt scheiße, Snape«, murmelte er. Cyrus versteifte sich und zwang sich dann bewusst, sich zu entspannen. »Ich habe niemals behauptet, die nächste Mutter Teresa zu sein.« Vielleicht wäre es in Ordnung, seine Hand auf dem Rücken des Jungen ruhen zu lassen. Es schien nicht sehr schlimm zu sein. »Entschuldigung«, murmelte Potter gegen sein Gewand. »Ich wollte nicht...« »Das ist nur so verdammt eigenartig, dass Sie...« Er schniefte. »Ich dachte, ich wäre nur eine winzig kleine Berühmtheit für Sie und so.« »Sie sind nicht mehr winzig klein«, sagte Cyrus, ohne nachzudenken. »Sie haben mindestens Standard-Kesselgröße erreicht.« Potter erstickte ein weiteres Lachen und prompt kam eine neue Welle von frischen Schluchzern auf. Gnädigerweise dauerte der zweite Anfall nicht annähernd so lange wie der erste, obwohl es sich immer noch wie Äonen anfühlte, bis die heftigen Krämpfe, die ihn schüttelten, unter Severus' Hand nachließen, bis nur noch ein kleiner Stoß in Potters Atem übrig blieb. »Entschuldigung«, murmelte er, löste sich von Severus und kroch beiseite, so dass die beiden noch am Boden lagen, sich aber nicht mehr berührten. »Jetzt haben Sie meinen Rotz auf Ihrer Robe verteilt.« Severus blinzelte. Bizarr, dass er das nicht einmal bemerkt hatte. Potter schniefte wieder. »Dann los«, sagte er, die Augen fest auf den Boden gerichtet. »Machen Sie schon. Sie müssen es doch kaum erwarten können.« »Wie bitte?« »Legen Sie schon los. Zerreißen Sie mich. Sagen Sie mir, was ich für eine selbstbesessene, nichtssagende kleine Missgeburt bin.« Severus starrte ihn an. Auf Potters angezogene Schultern, auf die Niederlage, die von jeder Zelle seines Körpers ausstrahlte. Und er konnte nicht das geringste bisschen Wut in sich selbst finden. »Das wäre unter den gegebenen Umständen ein wenig herzlos, finden Sie nicht?« sagte er. Potter blickte erschrocken auf und starrte ihn an. »Okay«, sagte er schließlich, »das war's. Ich träume definitiv. Das ist alles eine Art schrecklicher Albtraum.« Er vergrub sein Gesicht in seinen Händen und rieb sich die Augen. »Wach auf«, murmelte er, »komm schon, wach auf, wach auf, wach auf!« »Hören Sie auf damit«, sagte Cyrus. »Ich kann Ihnen versichern, Potter, das ist absolut real.« Potter verharrte. Dann ließ er die Hände fallen und blickte wieder auf den Boden, als ob es das Faszinierendste wäre, was es gab. »Ich nehme nicht an, dass wir einfach so tun könnten, als wäre nichts von all dem je passiert«, sagte er ganz leise. Cyrus wünschte sich nichts sehnlicher als das. »Definitiv nicht«, sagte er und ließ etwas von der üblichen Härte in seine Stimme zurückfließen. »Ich bin noch lange nicht fertig mit Ihnen.« Potters Schultern sackten ein. Cyrus, der sich selbst verfluchte, weil er dies nicht besser geplant hatte, fragte sich, was zum Teufel er jetzt mit ihm machen sollte. Er war so ungeeignet, um mit dieser Angelegenheit umzugehen. Es musste sicher jemand Besseren geben. Er stand auf. »Hoch mit Ihnen!« Potter warf einen Blick auf ihn, bewegte sich jedoch nicht. »Wohin bringen Sie mich?« »Zu Ihrer Hauslehrerin, sollte ich meinen. Sie wird...« »Oh nein, nein! Nein, nein, bitte nein! Sie dürfen es ihr nicht sagen, Sie dürfen nicht!« So sah also eine Mischung aus Angst und Scham bei dem Jungen aus. Cyrus genoss den Anblick weit weniger, als er erwartet hätte. Er verharrte, seltsam hin und her gerissen. Sie dürfen es niemandem sagen, flehte Potter. Bitte, bitte nicht. Ich bin nicht sicher, ob Sie den Ernst der Lage verstehen, sagte Severus. Sie haben versucht, sich das Leben zu nehmen. Zumindest der Schulleiter sollte. Er brach ab, als Potter sein Gesicht in den Knien vergrub. Nicht Dumbledore, sagte er, als ob ihm der Name selbst Schmerzen bereiten würde. Er würde Sirius sagen, und dann würde ich... Oh Gott, ich könnte es nicht ertragen, ich würde sterben. Severus seufzte. Ungeachtet der wunderbaren Ironie dieser Aussage... Oh nein, Potter, das habe ich nicht. Weinen Sie jetzt nicht. Ich weine nicht, sagte Potter. Severus war sowas von die verdammt letzte Person, die sich damit befassen sollte. Er sollte den jungen Minerva übergeben und das Thema abschließen. Er sollte aufhören, etwas vorzugeben, was er nicht war. Und doch war es in erster Linie seine eigene verfluchte Schuld. Sollte er dann nicht derjenige sein, der es in Ordnung brachte? Wo zuvor eine große Kluft zwischen ihm und Potter klaffte, konnte er nun scheinbar nicht die nötige Distanz finden. Könnte er wirklich ruhig schlafen und eine so heikle Angelegenheit Minerva oder gar dem verdammten Albus Dumbledore anvertrauen? Und warum steckte er immer wieder zwischen dem Regen und der Traufe fest? Verdammt nochmal, er müsste es doch mittlerweile besser wissen. »Na schön«, sagte er kurz. »Wenn ich versprechen muss, andere nicht einzubeziehen, dann fürchte ich, Potter, dass Sie bedauerlicherweise mit mir Vorlieb nehmen müssen. Sie werden jetzt mit mir kommen und mir alles erzählen, was zu diesem Debakel geführt hat. Sie werden sich anhören, was ich Ihnen dazu zu sagen habe. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt des Vorgehens versuchen, mich anzulügen, werde ich es wissen und der Deal ist geplatzt. Ist das klar?« Als Potter nickte, wartete Severus nicht mehr darauf, dass er sich von selbst erhob. Er ergriff seine Hand und zog ihn hoch. Er schob ihn zur Treppe und hielt nur kurz, um unterwegs Potters Mantel aufzuheben. Es gab keinen Grund, Ressourcen zu verschwenden. Dem Himmel sei Dank für die kleinen Barmherzigkeiten. Zumindest war ihm bewusst, dass Snape fest in ihrem Quartier schlief, anstatt auf Patrouille zu gehen. In seinem Büro angekommen, verschaffte er sich erst einmal etwas Zeit, indem er Tee aufbrühte. Minerva hatte diese Strategie in den ersten Jahren seiner Amtszeit in Hogwarts erwähnt, und seitdem hatte er sie übernommen und sich daran gehalten. Selbst wenn die Schüler nicht weinten, erlaubte ihm das Ausmessen der bloßen Blätter und das Aufheizen des Wassers einen ausreichenden Rückzug, um einen Überblick über die Situation zu erhalten. Im Gegensatz zu Minerva lehnte er es jedoch strikt ab, Milch anzubieten. Die geräucherte, würzige Mischung, die er bevorzugte, würde darunter leiden. Und er war nicht bereit, eine größere Vielfalt anzubieten. Sein Büro war keine billige Cateringbude. Potter dankte ihm nicht, als Severus ihm eine Tasse auf den Schreibtisch stellte. Tatsächlich bewegte er sich kein bisschen mehr, nachdem er sich auf dem Stuhl zusammengefaltet hatte, die Beine dicht an die Brust gezogen. Es sah äußerst unbequem aus und es reizte Severus, ihm zu sagen, er solle sich gerade hinsetzen, aber er unterdrückte den Drang. Nun forderte er Potter auf, als dieser weiter stumm blieb. »Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.« »Am Anfang wäre ratsam«, sagte Severus und nahm einen Schluck von seinem Tee. Potters Mund verzog sich. »Ich verstehe das alles nicht. Sie sind doch sonst mit den anderen einer Meinung. Ich bin der Junge, der lügt, der alles tut, um... Ich habe ganz sicher keine diesbezügliche Aussage gemacht.« »Sie sagten, Sie würden es merken, wenn ich lüge«, sagte Potter, und die Augen blitzten Severus kurz böse entgegen. »Das sagt so ziemlich alles, nicht wahr?« Severus seufzte. »Ich bezog mich auf die, ganz natürliche, Abneigung, die Sie bei der Aussicht verspüren, Ihre innersten Gedanken mit mir zu teilen, statt mit Ihrer eigenen Hauslehrerin. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren meine Meinung über die Bedeutungslosigkeit der Medien sehr deutlich gemacht.« Und selbst wenn ich es nicht getan hätte, denken Sie bitte einen Moment lang über meine Handlungen nach den Ereignissen Anfang dieses Jahres nach und sagen Sie mir, Potter, glaube ich wirklich, dass Sie über das, was geschehen ist, gelogen haben? Potter schlug die Augen nieder. Nein. Die eigentliche Frage ist also vielleicht, ob Sie glauben, was in den Zeitungen steht. Befürchten Sie, Sie könnten Recht haben? Eine Pause. »Nein«, sagte Potter, »nein, ich bin mir ganz sicher, was passiert ist.« Er rieb seinen Daumen über den Rücken seiner rechten Hand und starrte dorthin. Wäre die Bewegung nicht so auffällig präzise gewesen, hätte Cyrus sie vielleicht als nervöses Kribbeln abgetan. So jedoch. »Zeigen Sie mir Ihre Hand.« »Ich«, sagte Potter, aber Cyrus griff über den Schreibtisch und packte das Handgelenk, bevor es weggezogen wurde. Die Abruptheit dieser Bewegung löste Potter aus seiner absurden Position und zwang ihn auf die Beine, als Cyrus seine Hand auf den Tisch presste. Nun sah er die Buchstaben, in schwachem Rot. »Ich soll keine Lügen erzählen.« »Wer hat das getan?« »Ich«, sagte Potter erneut, und dann Umbridge, während des Nachsitzens. »Sie hat mich gezwungen, Zeilen mit diesem speziellen Federkiel zu...« »Sie sind wütend.« »Natürlich bin ich wütend«, sagte Cyrus und ignorierte dabei, wie verblüfft der Junge diese Tatsache wahrnahm. »Im Gegensatz zu Filchs fanatischen Tagträumen, dass es anders sein könnte, foltern wir an dieser Schule keine Schüler.« »Richtig.« Potter zog sanft an seine Hand, und als Cyrus sie losließ, sank er wieder in seinen Stuhl zurück. »Es war eigentlich keine große Sache. Ich meine, ich weiß, dass ich nicht lüge. Und es tat nicht einmal so sehr weh. Ich hab schon Schlimmeres erlebt.« »Crucio«, dachte Cyrus ganz unnütz. Potter starrte auf seine Hand. »Ich habe immer wieder diesen Gedanken, dass sie mich das Falsche hat schreiben lassen«, sagte er ganz leise. »Es sollte besser heißen, ich soll keine Leute umbringen lassen.« »Ah, und da war er, der springende Punkt an der Sache.« »Potter«, sagte Cyrus, »Sie haben Cedric Diggory nicht getötet. Das war der dunkle Lord.« Stille. »Potter, sehen Sie mich an.« Er beugte sich vor, seine Augen bohrten sich in das Grün. »Sie sind nicht verantwortlich für seinen Tod.« Potters Blick wich aus. »Ich habe ihn überredet, den Pokal zu nehmen. Er wollte ihn nicht. Er sagte immer wieder, dass ich derjenige sein sollte, der ihn gewinnt. Aber ich musste ihn verdammt nochmal davon überzeugen, zu teilen, nicht wahr? Wenn ich das nicht getan hätte... Sie wussten nicht, dass der Pokal ein Portschlüssel war.« »Ja, nein, das stimmt, aber...« »Und wenn Sie es gewusst hätten, hätten Sie genauso gehandelt?« »Nein«, stimmte er Potters kopfschüttelnd zu. »Wie können Sie dann die Schuld dafür tragen?« »Aber es geht nicht nur um ihn. Meine Eltern starben, als sie ein Kleinkind waren«, presste Cyrus an dem Eissplitter vorbei, der plötzlich in seiner Kehle steckte. »Sie hatten damals noch weniger Einfluss auf das Geschehen. Selbst wenn Sie gewusst hätten, was passieren würde, hätten Sie es nicht verhindern können. Sie konnten ja noch nicht einmal sprechen, um Sie zu warnen.« »Wäre ich nie geboren worden«, sagte Potter, »wären Sie noch am Leben.« »Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wie dem auch sei. Sie wurden geboren. Ihre Eltern trafen die Wahl, sie in diese Welt zu bringen. Und sie trafen die Wahl, sie zu beschützen. Sie selbst haben um nichts von beidem gebeten, und doch sind sie jetzt hier. Und wenn sie sich selbst vom Angesicht der Erde auslöschen, so verlockend ihnen das auch gerade erscheinen mag, wird die Uhr nicht zurückgestellt. Es wird nicht die Toten zurückbringen, ihre Eltern nicht und auch Diggory nicht.« Mehr Stille. »Abgesehen davon, denke ich, ist das, was sie fühlen, nicht ungewöhnlich. Ich glaube, man nennt es das Überlebensschuldsyndrom. Sie haben Dinge gesehen und erlebt, die niemand, der so jung ist wie sie, jemals sehen sollte.« Eigenartig, wie es ihn schmerzte, diese Worte auszusprechen, als ob sie etwas tief in seinem Inneren berührten. Cyrus konnte nicht so recht ergründen, wieso. »Ich träume immer wieder davon«, sagte Potter keuchend, »den ganzen verdammten Sommer lang. Seine Augen. Dudley machte sich ständig über mich lustig, weil ich wohl geschrien haben muss, aber...« »Ihr Cousin?«, fragte Cyrus überrascht. »Warum sollte er sich...« »Ach egal, es ist nichts.« Aber er sagte das für Cyrus Geschmack etwas zu schnell. »Potter«, sagte er in einem warnenden Ton. »Na ja, es ist nur so«, sagte Potter, als er wieder zu ihm hochblickte, »dass er mich nie sehr gemocht hat, okay? Keiner der Dursleys hat mich je gemocht. Wenn es nach ihnen ginge, würde ich wahrscheinlich immer noch den Hauselfen für sie spielen und nicht einmal wissen, dass ich ein Zauberer bin.« Cyrus starrte ihn an. »Was zum Teufel haben Sie denn gedacht?«, sagte Potter, ein wenig hitzig. »Es gibt einen verdammten Grund, warum ich so winzig und schmal bin.« Irgendwo tief in sich spürte Cyrus, wie sich die Grundlagen unzähliger Vorurteile in Luft auflösten. Sie lassen sich zu sehr leiten von ihrem Hass, hallte Dumbledores Stimme in ihm wieder. Und warum musste er immer wieder recht haben? Wie war ihm das nur entgangen? Er hatte Petunia kennengelernt. Natürlich würde das dämliche Biest das Andenken an Lily niemals ehren, so wie es jeder anständige Mensch tun würde. »Standard Kesselgröße«, sagte er, weil ihm nichts anderes einfiel, was er sagen konnte. Oder zumindest nichts, was nicht völlig bedrückend war. Potter lachte, nur um dann an dem Geräusch fast zu ersticken. »Die Sache ist die. Ich bin daran gewöhnt, dass er sich über mich lustig macht. Also geht es normalerweise nur in das eine Ohr rein und aus dem anderen wieder raus. Aber dieses Mal war's...« Er brach ab. Cyrus wartete einen Moment. »Natürlich war es diesmal anders«, sagte er, als Potter es nicht ausführen konnte. »Allein die Tragweite des Geschehens macht die Situation schon besonders.« Potter begann, den Kopf zu schütteln, verwandelte es aber schnell in ein Nicken, als hätte er es sich anders überlegt. »Ja«, sagte er dann, »das ist es wohl.« »Sie klingen wenig überzeugt.« »Nein, nein, das bin ich. Überzeugt, meine ich. Es ist so, wie Sie sagen. Das Ausmaß der Situation macht es schwerer, es abprallen zu lassen. Das ist alles.« Severus runzelte die Stirn und unterdrückte eine Welle der Ungeduld. »Potter«, sagte er, »wie soll ich Ihnen helfen, wenn Sie mir wichtige Informationen vorenthalten?« Potter spielte mit dem Saum seines Ärmels. »Es ist nichts«, murmelte er, »es ist so lächerlich, ich sollte nicht einmal...« »Wieso lassen Sie mich das nicht beurteilen, ha?« »Oh ja, das ist genau das, was ich brauche. Dass ausgerechnet Sie das...« »Entschuldigung, das war ungerecht. Sie waren bisher erstaunlich... nett. Das ist wirklich ziemlich abgefahren.« »Ich werde das mal als Kompliment auffassen«, erklärte Cyrus. Er hielt inne und strich mit den Fingern über die Maserung des Schreibtisches. »Vielleicht wäre es hilfreich, wenn Sie mir zunächst sagen würden, was genau Ihr Cousin gesagt hat.« »Er sprach davon, wie ich nachts schrie, wie ich im Schlaf geredet habe, wissen Sie. Er sagte, nun, ich bin sicher, Sie können es sich vorstellen, und...« »Ja?« Potter hielt einen langen Moment inne. Sein Atem war flach. Als er das nächste Mal sprach, kamen die Worte im Eiltempo heraus. »Und er fragte, wer ist Cedric, dein Freund?« Er schluckte. »Und die Sache ist die, also, offensichtlich war es nicht, aber als er, ich meine, ich hatte selbst nicht einmal dran gedacht, es ist nur, dass ich war das ganze letzte Jahr so total durcheinander. Ich dachte immer wieder, dass ich Joe mag, weil alle anderen ja auch auf die Mädchen abfahren, und sie ist hübsch, und sie spielt Quidditch, und nur, dass ich mich in ihrer Gegenwart immer verdammt komisch gefühlt habe. Und zwar auf keine gute Art und Weise. Und dann war da Ron, der bei Fleur immer total durchgedreht ist. Aber ich nicht einmal. Und sie war einfach... Und ich hab immer wieder an Cedric gedacht. Und als ich mal gerade nicht damit beschäftigt war, mich im Turnier nicht umbringen zu lassen. Also... Und im Nachhinein glaube ich, dass ich Cho nur mochte, weil ich das Gefühl hatte, ich müsse sie mögen, während ich stattdessen eigentlich Cedric mochte. Und deswegen glaube ich, naja, ich könnte schwul sein. Cyrus blinzelte. Sein Verstand drehte sich noch immer von der Geschwindigkeit von Potters Erklärung. »Jetzt legen Sie endlich los«, sagte Potter. »Lachen Sie! Sagen Sie mir, was für ein widerlicher Spinner ich in Wirklichkeit bin!« »Das wäre überaus heuchlerisch von mir«, erwiderte Cyrus, ohne nachzudenken. Er wollte die Worte in dem Moment zurücknehmen, als sie seine Lippen verlassen hatten. Als Potter mit großen Augen zu ihm aufblickte, richtete sich Cyrus mit einem stechenden Blick auf und hüllte die restlichen Fetzen seiner Würde wie einen Mantel um sich. »Ich schwöre bei Merlin, Potter, wenn ich herausfinde, dass Sie irgendetwas von den Informationen, die ich Ihnen heute Abend im Vertrauen offenbart habe, mit Ihren kleinen Freunden teilen.« »Echt jetzt?«, sagte Potter. »Denn das ist ja total wahrscheinlich. Die würden mir kein Wort glauben.« Cyrus räusperte sich und blickte zur Seite. »Und wie sollte ich Ihnen das überhaupt erklären? Oh, wir unterhielten uns gerade darüber, warum ich beschlossen habe, dass es eine brillante Idee wäre, mich selbst in den Abgrund zu stürzen. Und da kam es unter anderem zufällig zur Sprache.« Er hielt inne, und seine nächsten Worte kamen viel leiser. »Töte den Überflüssigen«, hat er gesagt. Cyrus blickte gerade noch rechtzeitig zurück, um zu sehen, wie Potter sich mit der Hand über die Augen strich. Ja, sagte er, das klingt nach ihm. Als ob Cedric nur ein Stück Dreck wäre, das man beiseite werfen kann. Als wäre er unwichtig. Und jetzt ist er tot, und ich kann nicht aufhören, mir Gedanken darüber zu machen, warum ich nicht in einer Sache einfach mal verdammt normal sein kann. Und was meine Freunde denken werden, wenn sie es herausfinden. Und es kommt mir so dumm und so unbedeutend vor, weil er tot ist, und ich mache es trotzdem. Was für eine schreckliche Person macht das bitte aus mir? Es macht sie zu einem Teenager. Potters Atem stockte. Aber es fühlt sich an, als behandelte ich ihn genauso schrecklich wie Voldemort. Cyrus zuckte zusammen, es getan hat, als ob sein Tod keine Rolle spielt. Denn wenn er es täte, würde ich mich nicht damit beschäftigen. Verstehen Sie? Potter, sagte Cyrus, einen anderen Menschen sterben zu sehen, ist schon belastend genug. Seine Sexualität in Frage zu stellen, kann ebenfalls äußerst verwirrend sein. Wenn auch auf einer ganz anderen Ebene. Kombinieren Sie beides, ist es offen gesagt kein Wunder, dass Sie so durcheinander sind. Na danke, murmelte Potter. Oh, Sie haben nicht ganz verstanden, was ich mitteilen wollte. Ich will damit sagen, dass Sie zugesehen haben, wie Diggory gestorben ist, wenn Sie Gefühle für ihn hatten, die Sie damals noch nicht ganz verstanden haben, ist es ganz natürlich, dass Sie das nicht mehr loslässt, was den Rest betrifft. Das Leben hört nicht auf, nur weil Gräueltaten geschehen, so bedauerlich das auch sein mag. Potter schluckte schwer. »Ich vermisse ihn«, sagte er. »Ja«, erwiderte Severus. Ein langes Schweigen sank auf sie nieder, und dann, was sie vorhin sagten, oben auf dem Turm, darüber, selbst dort gewesen zu sein. Das war ihr Ernst, nicht wahr? Cyrus klopfte mit dem Zeigefinger gegen den Schreibtisch. Klang das, als würde ich Witze machen? Potter betrachtete ihn mit einem zermürbenden Blick. Warum? Ich meine, warum wollten Sie... Das ist eine ziemlich persönliche Frage, sagte Cyrus. Aber aus irgendeinem Grund zwangen ihn die grünen Augen, die auf seinen eigenen Ruten dazu, es nicht dabei zu belassen, selbst als sich sein Magen mit Blei füllte. Es genügt zu sagen, dass ich im Gegensatz zu Ihnen gewisse Dinge getan habe, die es zu einer berechtigten Reaktion machten. Potters Augen glitten zu Cyrus' Arm. Sie meinen, während Sie... Hören Sie auf, weiter nachzubohren, Potter, sagte Cyrus, nicht unfreundlich. Jetzt. Potter verstummte, obwohl die Neugierde weiterhin wie in Wellen von ihm abstrahlte. »Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass es nicht meine Schuld war«, sagte er nach einem Moment. »Ein Gespräch wird kaum etwas so Komplexes auslöschen können. Geben Sie sich Zeit.« Er studierte den Jungen einen Moment lang. »Wie fühlen Sie sich jetzt?« »Ich bin erschöpft, als müsste ich darüber nachdenken.« Kein unwiderstehlicher Drang, sich von absurden Höhen zu stürzen oder andere derartige Handlungen? Nein, sagte Potter und blickte ihm in die Augen. Jedenfalls nicht im Moment. Cyrus tauchte in seinen Geist ein, gerade tief genug, um zu bestätigen, dass es keine Lüge war. Gut, sagte er. Sollte der Drang wiederkehren, werden Sie zu mir kommen. Und zwar direkt, ja? Ja, okay. »Tatsächlich werden Sie wieder in mein Büro kommen, egal was passiert. Morgen Abend um 19 Uhr und an jedem folgenden Abend, bis ich entscheide, dass es nicht mehr nötig ist. Sie können Ihre Hausaufgaben mitbringen. Ich glaube, ich habe mehrere Berichte gehört, die darauf hinweisen, dass Sie sie in letzter Zeit sträflich vernachlässigt haben.« Potters Mund verzog sich. »So verständlich diese Vernachlässigung unter den gegebenen Umständen auch gewesen sein mag«, gab Cyrus nach. »Nein«, erklärte Potter, »das ist es nicht. Es würde nur etwas seltsam aussehen, wenn ich jeden Abend in Ihr Büro käme, nicht wahr? Ron und Hermine würden zwangsläufig Fragen stellen und...« »Nennen wir es einfach Nachsitzen«, sagte Severus, wobei sich seine Lippen an den Enden gegen seinen Willen kräuselten. »Ich habe sie Stunden nach der Sperrstunde erwischt und beschlossen, besonders boshaft zu sein. Ich lasse sie jedes einzelne Glas in diesem Raum einzeln und von Hand polieren.« »Na gut«, sagte Potter, »das ist aber immer noch alles verdammt seltsam. Ich verstehe nicht, warum Sie das alles tun. Mir helfen. Nett sein. Also schön, ich habe ein paar Ideen, aber ich weiß nicht. Ist es, weil ich tue dies, sagte Cyrus, bevor Potter sie beide in Verlegenheit bringen konnte, weil ich entgegen der landläufigen Meinung kein Monster bin. Nein, sagte Potter und schaute völlig ratlos drein. Das sind sie wohl nicht. Vielleicht hätten ihn die Worte treffen sollen, aber als Cyrus sah, wie Potter aufstand und zur Türe ging, erkannte er, wie ermüdende Verwirrung den Raum der völligen Verzweiflung eingenommen hatte, und alles, was er spüren konnte, war ein deutliches Gefühl des Erfolgs. Als sein Blick auf den silbernen Stoff fiel, der sich auf seinem Schreibtisch auftürmte, betrachtete er ihn einen Moment lang nachdenklich. Sie haben etwas vergessen, sagte er schließlich und erhob sich auf die Füße. Er nahm den Umhang und ging zu Potter hinüber, der ihn anstarrte, als ob ihm ein zweiter Kopf gewachsen sei. Ich vertraue darauf, dass Sie ihn nicht für weitere unüberlegte Unternehmungen benutzen werden. Na gut, sagte Potter ein zweites Mal und nahm ihm den Umhang aus der Hand. Für einen langgezogenen Moment starrte er Cyrus einfach nur an, als fiele ihm nichts ein, was er noch sagen könnte. Danke, sagte er schließlich. Gehen Sie jetzt schlafen, sagte Cyrus und öffnete die Tür. Wenn ihm vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, dass er Potter jede Nacht stundenlang in seinem Büro empfangen würde, ohne ihn auch nur einmal erwürgen zu wollen, hätte Cyrus höhnisch gelacht. Hätte man ihm gesagt, dass ein Teil von ihm geradezu darauf wartete, dass es um Punkt 19 Uhr an seine Tür klopfte, hätte er denjenigen nach Anzeichen eines Wahnvorstellungsdrangs untersucht. Hätte ihm jemand gesagt, dass Potter beginnen würde, ihm zu vertrauen, hätte er denjenigen direkt ins St. Mungo verwiesen. Und dennoch geschah all dies in den folgenden Wochen. Potter kam jeden Abend, und jeden Abend saß er auf dem Stuhl gegenüber Severus Schreibtisch und breitete Pergamente und Bücher auf seiner Seite aus. Manchmal sprach er auch über Cedric und Albträume und einen nächtlichen Friedhof, darüber, an einem Grabstein geheftet und aufgeschlitzt zu werden, über seinen verzweifelten Wunsch, normal zu sein. Cyrus hörte zu, und mit jedem Wort fühlte er, wie seine Wut weniger und weniger wurde, als ob sich kleine Tumore langsam dort auflösten, wo sie sich in seiner Wirbelsäule eingenistet hatten. Normalität wird überbewertet, meinte er. Man ist, wer man ist. Manchmal weinte Potter, und obwohl Cyrus immer wieder die bekannte Welle der Hilflosigkeit spürte, fiel es ihm immer leichter, sich nicht in die Teezubereitung zurückzuziehen, sondern eine vorsichtige Hand auf den zitternden Rücken des Jungen zu legen, um mit zaghaften Fingern über sein Haar zu streichen. Er wusste, rational gesehen, dass die Tränen zu Potters Bestem waren, aber jedes Mal, wenn sie vergossen wurden, quälte es ihn, noch lange nachdem Potter gegangen war. Meistens saßen sie jedoch einfach nur schweigend da. Potter beugte sich über seine Hausaufgaben, während Cyrus rote Korrekturen in Aufsätze kratzte. Am vierten Tag war er sich des Moments, in dem Potters Aufmerksamkeit abzuschweifen begann, sehr wohl bewusst, aber er tat so, als bemerkte er es nicht und fuhr trotz des schleichenden Gefühls, beobachtet zu werden, mit seiner Arbeit fort. Potter würde ohnehin eher früher als später das Wort ergreifen, und Cyrus hatte eingesehen, dass er nicht so leicht aus der Haut fuhr, wenn er Zeit bekam, seine Gedanken zu sammeln. Als jedoch 15 lange Minuten verstrichen waren, schaute er schließlich auf. Ja, ich habe mich nur gefragt, sagte Potter, was Sie für den Orden machen. Ah, was denken Sie, was ich tue? Nun, antwortete Potter, alle anderen scheinen zu denken, dass sie für uns spionieren. Tun sie das, erwiderte Cyrus und kehrte zu seinen Korrekturarbeiten zurück. Was für eine faszinierende Theorie. Das ist genau das, was ein Spion sagen würde. Severus unterdrückte ein Grinsen und korrigierte 3 grauenhafte Schreibfehler bei den Possessivpronomen. Wenn Sie mich also im Unterricht weiterhin wie Dreck behandeln, so wie heute, sagte Potter, dann liegt das daran, dass Malfoy zuschaut und wahrscheinlich jedes kleinste Detail seinem Vater meldet, nicht wahr? Wenn Sie das sagen, meinte Severus. Ich habe nachgedacht, sagte Potter am folgenden Tag, nach einer weiteren langen Anstarrpause. Darüber, dass Sie mir gesagt haben, ich solle mir nicht die Schuld an Cedrics Tod geben. Ja. Und die Sache ist die, dass ich glaube, ich komme langsam voran damit. Aber je mehr Fortschritte ich mache, desto mehr denke ich, dass, naja, sie sagen mir das so, aber wenn ich auf Schwierigkeiten stoßen sollte, dann können sie mir nicht sagen, was ich tun soll. Cyrus blinzelte. Wie bitte? Potter zögerte einen Moment, als wäre er sich nicht sicher, ob er fortfahren sollte. Weil sie das, was sie predigen, nicht praktizieren. Vielleicht sollten sie aber genau das tun. Cyrus richtete sich auf und starrte ihn an. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, unterscheiden sich meine Umstände erheblich von den Ihren. Ja, sagte Potter, darüber habe ich auch nachgedacht. Nun, lassen Sie das. Zu spät. Denn die Sache ist die, was auch immer Sie getan haben, Sie haben sich schuldig genug gefühlt, um sich selbst umbringen zu wollen. Aber ich vermute, dass Sie wahrscheinlich nicht glauben, den Tod tatsächlich auch verdient zu haben. Also sagen Sie nicht seinen Namen. Gott, das macht Sie wirklich nervös, nicht wahr? Es ist nur ein Namen haben Macht, fuhr Cyrus dazwischen. Über das hinaus, was wir an Ihnen festmachen, ganz ungeachtet dessen, was der Schulleiter Ihnen eingeredet hat. Potter runzelte die Stirn. Okay, sagte er, wie auch immer. Mein Punkt ist, dass er nicht einmal daran denken würde, Reue zu empfinden, und wahrscheinlich würde das jemand wie Lucius Malfoy auch nicht tun. Aber Sie tun es, sonst würden Sie nicht das leisten, was Sie für den Orden tun. Sie sagten mir, ich sei absolut nicht wie er, aber das sind Sie offensichtlich auch nicht, sonst würden Sie mir gar nicht erst helfen. Vielleicht sollten Sie also versuchen, sich selbst zu verzeihen. Mehrere Sekunden lang konnte Cyrus durch die bittere Ironie, die sein Inneres umklammerte, keine Worte finden. Wenn der Junge es nur wüsste, wenn er es nur wüsste, wäre er der Erste, der den Stein werfen würde. Und das zu Recht. In einem plötzlichen Anflug von Übermut fragte er sich, wie es wohl wäre, wenn er hier und jetzt gestehen würde, wenn er Potter alles sagen würde, ob der zu erwartende Ekel in dessen Gesicht etwas von der Last abnehmen würde. Aber nein, er konnte und wollte nicht den schwachen Optimismus auslöschen, den er gegen alle Vernunft in Potters Kopf eingepflanzt hatte. Er konnte es nicht riskieren. Sie wissen gar nichts, spuckte er stattdessen aus. Sie können die Dinge, die ich getan habe, nicht ergründen. Sie haben nicht die geringste Ahnung, was für ein Mensch ich wirklich bin. Also tun Sie uns beiden einen Gefallen, Potter. Versuchen Sie es erst gar nicht. Er nahm seinen Federkiel wieder in die Hand. Diese Diskussion ist beendet. Aber das war sie nicht. Potter beobachtete ihn noch eine Weile schweigend. Dann sagte er ganz leise: Wissen Sie, je mehr Sie mir das immer wieder sagen, desto mehr vertraue ich Ihnen. In dieser Nacht zog Cyrus das alte, vergilbte Foto von Lily hervor und starrte es an, bis selbst der raue, abgerissene Rand zu verschwimmen begann. Dann warf er es ins Feuer und sah zu, wie es verbrannte. Cyrus unterdrückte ein helles Aufflackern der Wut und blickte von dem Papierkram, den er gesammelt hatte, auf, seine Gesichtszüge ins Neutrale verschoben. Ja? Ein höchst bedauerlicher Umstand ist mir zu Ohren gekommen, sagte Umbridge und drückte ihr Klemmbrett an die Brust. Tatsächlich? Mr. Potters fortwährende Bemühungen, mein Klassenzimmer mit Falschaussagen zu füllen, sind heute wieder einmal über das Maß dessen hinausgegangen, was vernünftig ist. Er hat eine fieberhafte Fantasie, das ist wahr, sagte Cyrus so lieblich wie möglich. Sie können sich also mein Missfallen vorstellen, als ich versuchte, ihn zu disziplinieren, indem ich ihn nachsitzen lassen wollte. Und er antwortete, dass ihm das nicht möglich sei, da er bereits bei Ihnen nachsitzen muss. Sehr bedauerlich, da bin ich sicher, sagte Cyrus. Ich fürchte jedoch, dass ich bestätigen muss, dass er ausnahmsweise einmal nicht gelogen hat. Umbridges Augen wurden schmal. Sie verstehen also, dass ich Sie bitten muss, ihn freizustellen, damit er von mir angemessen bestraft werden kann? Nein, sagte Cyrus, das kann ich keinesfalls tun. Die Disziplin in meinem Klassenzimmer ist natürlich sehr wichtig, sagte Cyrus. Aber das ist es bei mir genauso. So bedauerlich es auch für Sie sein mag, ich war zuerst da. Potter ist bei mir zum Nachsitzen und das wird er auch in absehbarer Zeit sein. Umbridges Lippen wurden schmaler. Seien Sie versichert, sagte Severus, dass er nicht eine Sekunde genießt, die er mit mir verbringt. Hören Sie sich um, wenn Sie mir nicht glauben. Es ist wohl kein Geheimnis, dass es keinen Funken Sympathie zwischen dem Jungen und mir gibt. Die Lektion, die ich zu erteilen gedenke, ist eine, vermute ich, die ich seit Jahren zu vermitteln versuche. Potter mag sich Ihnen seit Beginn des Schuljahres widersetzt haben, aber bei mir widersetzt er sich schon viel länger, und zwar so lange, dass ich entschlossen bin, seine Sturheit ein für allemal zu zerschlagen, unabhängig davon, wie viele Abende ich dafür opfern muss. Sie sehen also, ich kann ihn nicht, selbst nur für eine einzige Nacht, in Ihre fähigen Hände entlassen. Das kommt nicht in Frage. Das würde all meine bisherigen Bemühungen zunichte machen. »Warum«, fragte Umbridge, »habe ich nie guten Tag«, sagte Severus und rauschte aus dem Lehrerzimmer. »Sie sollten Umbridge nicht verärgern«, sagte er an diesem Abend zu Potter. »Das ist gefährlich dumm.« Potters Blick erhitzte sich augenblicklich. »Sie ist voll Scheiße. Das haben Sie selbst gesagt.« »Ausdruck«, sagte Severus, »und ich glaube, ich würde mich daran erinnern, solch farbenfrohe Worte in Ihrer Gegenwart verwendet zu haben.« »Ach, Sie wissen, was ich meine.« Severus studierte den Jungen und seinen Blick. »Das tue ich, und genau deswegen muss ich Sie warnen. Sie sind sich bereits völlig im Klaren darüber, dass sie eine äußerst üble Person ist. Was sie immer wieder vergessen ist, dass sie auch mächtig ist. Bitte, Potter.« »Seien Sie vorsichtig.« »Sie lügt immerzu, verdammt. Sie sagt, dass Quirrell ein ausgezeichneter Lehrer war. Meinen Sie nicht, dass die Menschen es verdienen, die Wahrheit zu erfahren?« »Ich glaube«, sagte Severus, »dass einige Wahrheiten am besten verborgen bleiben, bis ihre Zeit gekommen ist, offenbart zu werden.« Zu seiner Erleichterung schien der Junge tatsächlich über seine Worte nachzudenken. »Sie haben in letzter Zeit ziemlich viel Zeit mit Harry verbracht«, sagte Dumbledore. »Gibt es etwas, das ich wissen sollte?« Severus rührte seinen Tee um. »Sie haben mir vor einiger Zeit gesagt, dass Sie von gewissen Dingen nichts wissen wollen. Dieses, das kann ich Ihnen versichern, werden Sie am allerwenigsten wissen wollen.« Dumbledore betrachtete ihn einen Moment lang. »Ich spreche es nur an, weil Minerva vorhin vorbeigekommen ist. Sie ist ziemlich außer sich.« »Das ist mir bewusst. Minerva sollte sich dennoch um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern.« »Ich hoffe, Sie sind nicht so streng mit dem Jungen. Er hat ein schwieriges Jahr hinter sich.« »Dass er sich dessen sehr bewusst war«, sagte Severus nicht. »Ich werde so streng mit ihm sein, wie ich es für richtig halte.« Er schaute auf. »Ich habe es unter Kontrolle.« »Sehr gut«, sagte Dumbledore schließlich. »Aber wenn Sie irgendwann im Verlauf des Geschehens feststellen, dass es sich Ihrer Kontrolle entzieht, werde ich Sie natürlich direkt informieren. Wenn das alles ist...« Wen genau er beschützte, hätte er nicht sagen können, als er kurz darauf den steinernen Wasserspeier hinter sich ließ. Er informierte Dumbledore nicht, denn am Ende war das, was ihn die Kontrolle verlieren ließ, etwas, das er nie vorausgesagt hätte. Es entsprach keiner der zahllosen Eventualitäten, die er in Betracht gezogen hatte. Die meisten davon drehten sich um die Aussicht, dass der dunkle Lord entdecken würde, dass Potter ihn nicht mehr mit Hass betrachtete. Es traf ihn vollkommen unvorbereitet. »Ich verstehe Sie nicht«, sagte Potter eines Abends. »Gut«, sagte Severus, ohne seine Korrekturen zu unterbrechen. »Aber ich möchte es.« Severus unterdrückte einen Seufzer. Seit der Nacht, die zur impulsiven Zerstörung eines unbezahlbaren Erinnerungsstücks geführt hatte, eine Handlung, die er damals nicht verstanden hatte und die er jetzt zutiefst bedauerte, hatte Potter von ähnlich persönlichen Einmischungen Abstand genommen, scheinbar zufrieden damit, seine Gedanken für sich zu behalten. Severus hätte es besser wissen müssen, als anzunehmen, dass es von Dauer sein würde. Er überlegte kurz, ob es sich lohnen würde, das Wort zu ergreifen und eine klare Linie zu ziehen, aber ehrlich gesagt wollte er den Ärger nicht. Er hatte einen anstrengenden Tag hinter sich, gefolgt von einer weitaus anstrengenderen Nacht, in der er nur wenig geschlafen hatte, und zu viel Zeit damit verbracht hatte, vor seinen beiden Herren zu katzbuckeln. Wenn Potter sich entschied, energisch zu reagieren, würde Cerberus nur zurückschlagen und die Gefühle des Jungen verletzen. Ihn zu ignorieren, sollte genauso gut funktionieren. »Sie sind wie ein einziger riesiger Widerspruch«, Cerberus schrieb weiter. »Außer jedoch, es gibt vielleicht überhaupt keine Widersprüche, und ich habe es nur noch nicht herausgefunden, wie das alles einen Sinn ergibt. Ich denke, Sie haben es vielleicht auch noch nicht ganz begriffen.« Cerberus schrieb schneller. »Ständig sagen Sie das eine und tun das andere. Sie sagen mir, ich müsse mir verzeihen, aber Sie weigern sich, das Gleiche zu tun. Sie sagen mir, ich solle mich Umbridge nicht widersetzen, aber Sie haben mich nicht zum Nachsitzen an Sie übergeben, obwohl ich weiß, dass Sie es so wollte. Sie haben mir da oben auf dem Turm gesagt, dass Sie an nichts glauben, aber wenn das wahr wäre, dann würde Ihnen nichts etwas ausmachen. Und Sie verheimlichen es verdammt gut, aber das ist offensichtlich eine Lüge, denn sonst hätten Sie nicht die ganze Zeit damit verbracht, sich zu vergewissern, dass es mir gut geht. Ich denke, vielleicht haben Sie nur eine Scheißangst davor zuzugeben, an was Sie glauben, weil es vielleicht nicht zu Ihrem Selbstverständnis passt. Aber Sie haben Unrecht, wissen Sie? Sie sind nicht annähernd so schrecklich, wie Sie vorgeben zu sein.« Der Federkiel wurde Cerberus aus der Hand gerissen und er erschrak. Er war so versetzt darauf gewesen, Potter zu ignorieren, dass er nicht bemerkt hatte, dass dieser aufgestanden und sich dem Schreibtisch genähert hatte. Plötzlich schien er ihm sehr nahe zu sein. »Potter«, sagte er, »was machen Sie?« Und Potter küsste ihn. Es war der Schock, der Cerberus erstarren ließ. Schock und Überraschung und kurzzeitiges Entsetzen. Ja, ganz genau das war es. Es hatte überhaupt nichts damit zu tun, wie weich sich Potters Lippen an seinen anfühlten. Auch nicht mit dem Gleiten seiner Zunge in Cerberus' Mund, wie sie zaghaft, dann eindringlich über seinen Gaumen strich. Es hatte nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, wie Potters Worte ihn entblößt hatten, so dass er schon verzweifelt nach Berührung verlangte. Auch überhaupt nichts mit der Tatsache, dass er sich nicht daran erinnern konnte, je in seinem Leben mit so schmerzhafter Aufrichtigkeit geküsst worden zu sein. Es fühlte sich nicht warm und sanft an wie Sommerregen, war kein Segen, konnte es absolut nicht sein. Als seine Hand in Potters Haar glitt, diente dies nur dazu, ihn wegzuziehen, nicht mit dem Ziel, die seidigen Strähnen durch seine Finger laufen zu lassen. Cerberus hätte ihn nie, niemals zum Vergnügen berührt. Der Junge war nur ein... Er stieß Potter schroff weg und sprang entsetzt auf die Beine. »Was zum Teufel glauben Sie, was Sie da tun?« schrie er. Potter starrte ihn von dort aus an, wo er gegen das Regal geknallt war, zerbrochene Gläser und Glasflaschen um seine Füße herum verstreut. Er atmete schwer. Hinter seiner Brille verschluckte das Schwarz seiner Pupillen das Grün. Er leckte sich die Lippen und Cerberus' Augen verfolgten hilflos diese Bewegung. »Ich dachte, das war offensichtlich. Ich habe Sie »Und wie konnte Ihnen einfallen, zu denken, dass so etwas auch nur annähernd akzeptabel wäre, ganz zu schweigen davon, dass ich in einer Million Jahre nicht solch wahnsinnig unpassende Avancen eines Schülers zulassen würde? Haben Sie völlig den Verstand verloren? Nein, antworten Sie nicht darauf. Das ist selbstverständlich. Herzlichen Glückwunsch, Potter. Sie haben sich selbst übertroffen. Diesmal sind Sie so weit über das Ziel hinausgeschossen, dass ich...« »Hey«, sagte Potter. »Das ist nicht fair. Ich gebe zu, es war weit hergeholt, aber Sie haben mich zurückgeküsst.« »Das habe ich ganz sicher nicht.« Potters Augen blitzten auf. »Ach so«, sagte Potter, »dann habe ich mir wohl Ihre Zunge in meinem Mund nur eingebildet.« »Ja«, knurrte Cerberus, »ich würde nie, wie können Sie es wagen anzudeuten, ich würde nie ein Kind anfassen.« »Ich bin kein Kind, ich bin... Sie sind 15 Jahre alt! Ich bin 35, noch dazu Ihr Lehrer, und wenn Sie nicht so verwirrt wären, würden Sie...« »Ich bin auch nicht verwirrt, verdammt!« »Das sind Sie ganz offensichtlich, wenn Sie sich einem Mann an den Hals werfen, der mehr als doppelt so alt ist wie Sie und nicht erkennen, was daran falsch ist. Wenn Sie einen Sinn für den richtigen Blickwinkel hätten, würden Sie erkennen, dass Sie verdammt nochmal einen geeigneten Jungen in Ihrem Alter finden sollten, wie jeder normale Teenager...« Er erkannte seinen Fehler in dem Augenblick, als ihm das verräterische Wort über die Lippen gekommen war, aber da war es schon zu spät. »Richtig«, sagte Potter mit einer grimmigen Art von Befriedigung. »Normal.« Die Art von Normal, von der Sie mir sagten, ich würde wahrscheinlich akzeptieren müssen, dass das auf mich nie zutreffen wird. Das war nie das, was ich beabsichtigte. Sie haben recht. Ich bin 15. Aber mal ehrlich, wie viele andere 15-Jährige kennen Sie, die wohl den dunklen Lord drei verfluchte Male überlebt haben, seit sie 11 waren? Die jemanden sterben sahen, der wegen ihnen starb, die verflucht und mit dem Cruciatus belegt wurden und deren Blut verwendet wurde, um die Person wieder zu beleben, die ihre eigenen Eltern getötet hat, die ständig jedes kleinste Detail ihres Lebens in allen Zeitungen lesen können, bis sie alles so satt hatten, all diese Scheiße, dass sie sich fragten, ob sie nicht besser dran wären. Umso mehr ein Grund, warum dies eine schlechte Idee ist. Sie sind nicht nur verwirrt, sondern auch verwundbar. Und das Letzte, was Sie brauchen... Ich brauche Sie. Verstehen Sie das nicht? Niemand in meinem Alter könnte mich verstehen, aber Sie verstehen mich. Und Sie haben keine Ahnung, überhaupt keine, was das bewirkt hat. Zu wissen, dass sich jemand um mich sorgt und mich gleichzeitig versteht. Cyrus holte tief Luft. Sie verwechseln Mitleid mit Zuneigung, Potter. Und ich versichere Ihnen, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Sie können mich mal, sagte Potter. Er hatte Tränen in den Augen. »Wagen Sie es nicht, mich wie eine Art Idiot zu behandeln, denn ich merke, wenn Sie lügen. Da wir gerade davon sprechen, Sie haben immer noch nicht erklärt, warum Sie mich zurückgeküsst haben, wenn ich das alles so falsch verstanden habe. Ich habe Ihnen schon gesagt, und das ist eine weitere Lüge.« Potter stieß sich vom Regal ab und näherte sich ihm erneut. Severus trat schnell einige Schritte zurück und stolperte dabei fast über seinen Stuhl. »Sie haben mich geküsst, und es hat Ihnen gefallen. Sie wollen es nur nicht zugeben.« Ein weiterer Schritt, und Cyrus stand mit dem Rücken an der Wand. Potter drängte sich an ihn heran und hob sein Kinn. »Und wenn ich Sie jetzt küsste, würden Sie es wieder tun?« »Nein«, sagte Cyrus, aber er fühlte sich plötzlich alles andere als überzeugt. So nah konnte er die Wärme von Potters Körper spüren, dort, wo sie sich berührten. Er konnte den Moschus seiner Haut riechen. Sein Puls hämmerte in seiner Kehle und machte ihn schwindelig. Wer hätte sagen können, ob es Wut oder Angst war, die ihn so zum Rasen gebracht hatte? Oder ob nicht doch etwas verächtlich Dunkleres sein Inneres zum Flattern brachte? Was hatte er eigentlich zu fürchten, wenn nicht sich selbst? Potter stellte kaum eine physische Herausforderung irgendwelcher Art dar. Und doch stand Cyrus hier, in eine Ecke gedrängt, als wäre er ein Kind, unfähig, den Jungen auch nur am Arm zu packen, um ihn aus der Tür zu werfen. Denn was wäre, wenn seine Hände sich entschieden hätten, ihn zu verraten und Potter stattdessen näher heranziehen würden? Sie hatten es schon einmal getan. Wie konnte er darauf vertrauen, dass sie es nicht wieder tun würden? Er drückte sich gegen die Wand, bis seine Arme von der Anspannung zitterten. »Gehen Sie weg von mir«, sagte er und warf jede Faser seines Wesens in die Worte. »Verschwinden Sie, Potter! Sofort!« »Warum?«, fragte er. »Weil ich sie hier nicht haben will«, fauchte Severus. Potter hielt seine Augen einen langen Moment lang fest. Dann trat er endlich zurück und ging um den Schreibtisch herum. Er hob seine Bücher auf, steckte sie in seine Tasche und warf sie sich über die Schulter. Severus starrte ihn die ganze Zeit wie versteinert an und beobachtete, wie er auf die Tür zuging. Kurz davor blieb Potter stehen und drehte sich dann um. Sein Gesicht war von der Sturheit erfüllt, die Cyrus so gut kannte, aber noch nie zuvor hatte es ihn so erschreckt. Vielleicht mit Ausnahme jener Nacht auf dem Astronomieturm. »Wir sind noch nicht fertig«, sagte Potter. »Ich weiß, was Sie machen. Sie stoßen mich nur weg, weil Sie Angst haben, weil ich Ihnen zu nahe gekommen bin, weil Sie denken, dass Sie das nicht verdienen. Aber Sie irren sich, und ich lasse nicht zu, dass Sie... Ich werde dafür sorgen, dass Sie das erkennen.« »Also wagen Sie nicht zu denken, dass wir fertig sind.« Und er trat durch die Tür. Das Zuschnappen des Schlosses brachte keine Erleichterung. Cyrus schälte sich von der Wand weg, aber er konnte sich nicht hinsetzen, obwohl sich seine Beine scheinbar verflüssigt hatten. Seine Gedanken rasten zu schnell. Stattdessen lehnte er sich schwer auf seinen Schreibtisch, stützte sich mit beiden Armen ab und versuchte zu atmen. Ihm war übel, seine Haut kribbelte überall. Ein Ausrutscher. Mehr war es nicht gewesen. Irgendein furchtbarer, schrecklicher Albtraum, der bald vergessen sein würde. Potter würde verschwinden und sich beruhigen, und dann würde auch er es erkennen. Er würde zur Besinnung kommen und von seinen Taten zutiefst angewidert sein. Es wäre ihm dann peinlich und sie würden es nie wieder erwähnen. Und alles wäre... Severus' Nägel gruben sich in das Holz. Verdammt nochmal, wem wollte er etwas vormachen? Das war Potter. Der Junge würde versuchen, durch Steinmauern zu gehen, nur weil er sich spontan entschieden hatte, dass es eine gute Idee war. Sobald er sich in einem verrückten Plan verbissen hatte, war er wie ein tollwütiger Hund, der sich weigerte, loszulassen. Und wie konnte Severus nicht vorhergesehen haben, dass dies geschehen würde? Wie konnte er nur so blind sein? Natürlich würde er an Severus hängen wie eine verfluchte Kette. Er war deprimiert, einsam und verwirrt, so dass er Trost natürlich mit etwas mehr verwechselte, egal wie die Wahrheit aussah. Er schluckte schwer. Das war alles, was er jemals anbieten wollte, alles, worauf er abgezielt hatte, nicht wahr? Nicht wahr? Er war sich dessen sicher. Er war sich 100% sicher. Und doch hatte er Potter zurückgeküsst. Er konnte es nicht länger leugnen, konnte immer noch den Abdruck von Potters Zähnen auf seiner Zunge spüren, als hätten sie giftige Stacheln hinterlassen. Sein Mund schmeckte sauer, seine Kehle war mit Galle gefüllt. Sicherlich ein Ausrutscher, zumindest dieser Teil, es musste so gewesen sein. Er war auf den Schock für seine Sinne nicht vorbereitet gewesen. Aber jetzt, wo er es war, würde sich die Lage ändern. Er konnte, er würde, er musste Potter zurückweisen, wenn er es wieder versuchte. Er war kein Monster. Er war nicht so schwach. Oder war er das? Seine Gedanken wanderten hilflos zu einem Bild von Potter, wie er sich unter dem Deckmantel der Nacht in sein Quartier und in sein Bett schlich, mit nackten, kalten Gliedern, die sich um ihn schlangen, und Potter flüsterte: »Ich vertraue dir«, mit all der Überzeugung, die Severus nie gewährt worden war, nicht einmal von Dumbledore. Und etwas krallte sich heftig in ihm zusammen, selbst als er vor Entsetzen zurückschreckte. Nein, nein, nein, nein, nein, das konnte er nicht zulassen. Aber er konnte sich auch in der Gegenwart des Jungen nicht trauen, weil er eben doch so schwach war. Nur er konnte sich so tief erniedrigen. Das alles war in erster Linie seine eigene Schuld. Hätte er nicht den gottverdammten Fehler gemacht, seine eigenen Neigungen in dieser ersten Nacht in seinem Büro durchblicken zu lassen, hätte Potter nie Grund gehabt, sich so auf ihn zu fixieren. Er musste es rückgängig machen. Besser noch, er musste die Chance zunichte machen, dass Potter in Zukunft solche Gefühle entwickeln könnte. Das geringste Risiko war zu groß, um es einzugehen. Potter durfte weder anfangen, ihn zu mögen, noch durfte ihm erlaubt werden, rein sexuelle Triebe zu behalten, die ihn in Zukunft mit einschließen könnten. Severus' Finger umklammerten bereits das Metall, als er aus seinem Büro in Richtung der nächsten verborgenen Nische raste. Dort drehte er den Zeitumkehrer weiter, als er es je zuvor getan hatte. So nahe, zu nahe, bis an seine Grenze. Zurück zu jener katastrophalen ersten Nacht. Er erwischte Potter auf dem Korridor, nur wenige Augenblicke, nachdem er Snapes Büro verlassen hatte. Der Junge blinzelte, eindeutig verwirrt. Die Augen zuckten schnell von Severus zur Tür und wieder zurück. »Was?« meinte er. »Aber sie waren doch gerade noch...« Severus hob seinen Zauberstab. »Obliviate!« Wie bei jedem komplexen Zauberspruch gab es in der Ausführung verschiedene Möglichkeiten. Man konnte jemanden vollständig seiner Erinnerung berauben, sie wegreißen und nur ein Loch hinterlassen, wie, so vermutete Severus, Lockharts bevorzugte Anwendung des Erinnerungszaubers gewesen war. Aber man konnte sie auch unterdrücken, sie in einer stillen Ecke des Unterbewusstseins verbergen, um dort unendlich lange zu schlummern, bis eine ebenso starke Magie sie erweckte. Und genau das tat er jetzt. Er schob alles hinunter, bis in den hintersten Winkel von Potters Verstand. Die Erinnerung an den Turm und die unmittelbaren Gefühle, die zu der Situation geführt hatten. Ihr Gespräch in seinem Büro, das hoffentlich auf einer unterschwelligen Ebene trotzdem seine Wirkung entfalten sollte, um auszugleichen, was an Schuld übrig blieb. Und ja, auch jede Erinnerung, die der Junge jemals daran hatte, sein eigenes Geschlecht zu bevorzugen, schloss er so fest ein, dass er, sollte die Frage erneut auftauchen, er sie schnell abtun würde. Er steckte seinen Zauberstab weg, als Potter wieder blinzelte. Als seine Augen sich klärten und sich wieder auf Severus konzentrierten, taten sie dies mit einem scharfen Blick. 30 Punkte von Gryffindor. Was? Aber ich war nur nach der Ausgangssperre mal wieder im Schloss unterwegs. Wollen Sie 50 daraus machen? Denn das werden Sie, wenn Sie nicht sofort in Ihren Schlafsaal zurückkehren, wo Sie sein sollten. Als er den Jungen durch den dunklen Korridor verschwinden sah, fühlte sich jeder Teil von ihm merkwürdig schwer an, als wären seine Knochen mit Blei ausgekleidet. Er fühlte sich nicht schuldig, ganz sicher nicht. Das sagte er sich selbst, als er Potter während der Mahlzeiten und während er gegen ihn im Unterricht stichelte, beobachtete. Er hatte nur das getan, was notwendig war. Hätte man Potter erlaubt, die Erinnerung an seine Gefühle für Cedric zu bewahren, bezweifelte Severus, dass irgendein Erinnerungszauber die Intensität seiner Verzweiflung hätte verdrängen können, selbst mit dem unbewussten Einfluss ihres Gesprächs als Gegengewicht. Der Junge hätte sich nur noch einmal umgebracht und Severus hätte wieder ganz am Anfang gestanden und hätte die Wahl zwischen dem Inakzeptablen und dem Unmöglichen gehabt. Minerva und Dumbledore mehr anzuvertrauen, als sie bewältigen konnten, oder sich selbst zu vertrauen. Er handelte nur in Potters bestem Interesse. Irgendwann würde er ein Mädchen finden und zufrieden, wenn nicht sogar glücklich sein, solange er nicht wusste, was ihm fehlte. Viel, viel besser als die Alternative, als das schlimmste Schicksal, das Potter je ereilen konnte, dass Severus all seinen Schmutz über seine Unschuld verschmierte. Er fühlte sich nicht schuldig, ganz, ganz sicher nicht. Der Zauber hielt, ebenso wie Potters Verstand, trotz einer weiteren vollen Woche Nachsitzen bei Umbridge. So sehr Severus auch versuchte, sich in diesen Nächten in Arbeit zu vergraben, konnte er das leise Geräusch von Potters Federkiel, der auf Pergament kratzte, nicht bannen. Es schien durch sein Büro zu hallen und zeugte von den Wochen, die Potter dort verbracht hatte, um seine Hausaufgaben zu machen. Severus war nicht traurig, wenn er sich daran erinnerte. Wütend auf Umbridge? Ja. Das konnte er zulassen. Potter nahm das Quidditch-Training wieder auf und das Leben kehrte zur Normalität zurück, was in Severus' Welt gleichbedeutend mit Absurdität war. »Sir«, rief Lovegood ihm Anfang Oktober über den Hof zu, »Harry, er ist tot.« »Wie?« »Es war ein Heliopath.« »Seien Sie nicht albern«, schnaubte Severus. »So etwas wie einen Heliopathen gibt es nicht.« 10 Minuten später, als er den Aschehaufen anstarrte und feststellte, dass es sich tatsächlich um die Überreste Potters handelte, war er immer noch überzeugt, dass es eine vernünftige Erklärung dafür geben musste. »Er kam dort durch, sehen Sie«, sagte Lovegood und zeigte auf die Spur des toten Grases, die sich weit in die Ferne erstreckte. »Ich sah ihn. Er war wie ein riesengroßer Feuerball, der direkt auf ihn zugerast ist.« Sie blickte die Asche mit einem düsteren Ausdruck an. »Er wäre sehr schön gewesen«, sagte sie leise, »wenn er ihn nicht lebendig verbrannt hätte.« Severus öffnete seinen Mund und schloss ihn dann wieder. Was sollte man darauf erwidern? »Heliopathen existieren«, schrieb er später in sein Tagebuch. »Man kann sie in einem Wasserring einsperren und dann in den Mittelpunkt der Erde verbannen, wo sie vermutlich hingehören. Hoffen wir, dass der dunkle Lord niemals von ihnen erfährt.« Weniger als eine Woche später fand Lovegood ihn erneut, obwohl sie diesmal nur Teil einer ganzen Schar von völlig hysterischen Schülern war. Am Ende musste Severus Warnfunken in die Luft schießen, um sie zur Ruhe zu bringen und das Geschehen aus ihnen herauszuholen. »Er hat was getan?« »Er lehrte uns Verteidigung«, sagte Granger, »weil Umbridge uns nicht...« »Oh Gott, ich wusste, dass es eine schreckliche Idee war.« »Das denke ich wohl auch. Und es war Longbottom?« Er zeigte mit dem Finger auf den zitternden, schluchzenden Jungen. »Der ihn getötet hat?« »Ja, aber nicht absichtlich«, sagte Granger. »Es war ein Unfall. Ich glaube, Harry hatte ihn entwaffnet. Stimmt's, Neville?« Und sein Zauberstab prallte gegen die Decke und brach auseinander. Und dann wurde Harry... Oh Gott, Harry. Ja? Er wurde getroffen und es war schrecklich. Verdammt nochmal, warum konnte Potter ihn nicht endlich mal in Ruhe lassen? War es nicht genug, dass er schmollend in Severus' Klasse saß, während Umbridge ihre Nase in Dinge steckte, die sie nichts angingen, und Severus sich letztlich nicht ganz sicher sein konnte, ob seine Empörung zum Teil auch im Namen des Jungen geschah? War es nicht genug, dass Severus gezwungen wurde, ihn bei den Mahlzeiten und auf den Gängen zu sehen? Musste er wirklich gleich wieder mit dem permanenten Sterben beginnen, ohne Severus auch nur einen Moment der Gnade zu gewähren? »Und wo?« knurrte er so bösartig, dass Granger zurückschreckte, als er auf sie zukam. »Haben Sie diese spektakulär unkluge kleine Versammlung abgehalten?« Er sollte Potters behelfsmäßige kleine Armee sofort auflösen, dachte er, nachdem ihm der Raum der Wünsche seine Aufgabe bemerkenswert einfach gemacht hatte. Indem er ihm eine unsichtbare Nische zur Verfügung stellte, aus der er Longbottoms Zauberstab abbremsen konnte, so dass er harmlos in einem Bücherregal landete. Er selbst sollte es Umbridge melden und zusehen, wie sie zerquetscht wurden. Außer, es könnte Potter einen Sinn geben. Er mochte sich vielleicht nicht daran erinnern, was Cedric ihm bedeutet hatte, aber er erinnerte sich noch immer an den Friedhof, das Ritual, den Schrecken, dem dunklen Lord in voller Stärke gegenüberzutreten. Und die Fähigkeit, andere zu lehren, sich zu verteidigen, wie ungeschickt auch immer, könnte eine Erfahrung, die wirklich nichts Gutes an sich hatte, eine gewisse Bedeutung verleihen. Also tat Severus nichts. Schuldgefühle spielten bei dieser Entscheidung natürlich keine Rolle. Ganz und gar nicht. Der November brachte das erste Quidditch-Spiel der Saison und damit eine weitere Chance für Potter zu sterben. Dass es einer seiner Slytherins war, der ihn auslöschen ließ, war ärgerlich, wenn auch kaum überraschend. Krabby war vom ersten Moment an eine tickende Zeitbombe gewesen. Als sich Severus unter die Tribüne zusammenkauerte und genau im richtigen Moment einen Dämpfungszauber abfeuerte, um den Aufprall des Klatschers abzuschwächen, damit er Potters Wirbelsäule nicht entzweibrechen konnte, verfluchte er die Zwänge, die seine Position im Kreis des Dunklen Lords ihm auferlegte. Ohne die Notwendigkeit, mit Krabby Senior in gutem Einvernehmen zu bleiben, hätte er den Jungen hart bestrafen können, weil er einen anderen Schüler gefährdet hatte. Und im Moment wünschte er sich nichts anderes. Nun, außer vielleicht, dass Potter Quidditch vielleicht ganz aufgeben würde. Aber das war ein Wunschtraum. Wie sich herausstellte, gab es einen Gott. Dieser bewegte sich sicherlich auch auf mysteriösen Wegen, denn Severus hätte weder vorhergesagt, dass Potter in einen Faustkampf geraten würde, noch hätte er sich vorstellen können, dass die Gottheit, an die er sich weigerte zu glauben, sich dafür entschieden hatte, ausgerechnet von Umbridge repräsentiert zu werden. Doch als er zufällig hörte, wie Minerva Flitwick darüber informierte, dass ihre neue Hochinquisitorin Potter für das gesamte Jahr praktisch von Quidditch ausgeschlossen hatte, es war wahrscheinlich eine gute Sache, dass keiner von ihnen hinüberblickte, um zu sehen, wie er die Hände faltete, als er lächelnd die Augen zum Himmel hob. Er sah wahrscheinlich völlig geistesgestört aus. Von einem Testral gebissen worden, der einen besonders virulenten Stamm einer Herzkrankheit in sich trug, die St. Mungus nicht heilen konnte, schrie er gegen Ende des Monats. Wie schaffte es Potter, diese Dinge zu tun? Testrale waren die sanftmütigsten und freundlichsten Geschöpfe, die man trotz ihres unverdienten Rufes finden konnte. So sehr, dass Severus es aus Prinzip ablehnte, die Herde mit einem Beruhigungstrank zu trinken. Und warum musste es von allen magischen Krankheiten ausgerechnet eine sein, die das Herz zerbrach? Es war fast so, als ob Potter versuchte, ihm unterschwellig Botschaften zu senden, indem er sich ausgerechnet die Krankheit einfing, die ihn ununterbrochen schluchzend in einem Krankenhausbett liegen ließ, die ihn buchstäblich aus der Überzeugung heraus sterben ließ, dass ihn niemand liebte. Versehentlich einen Mistelzweig verschluckt, schrieb er im Dezember und fühlte sich umso paranoider. Stopp, stopp, stopp! Warum konnte der ganze Scheiß nicht einfach aufhören? Nein! Ich fürchte, es war keine Bitte, sagte Dumbledore und blickte ihn ernsthaft an, sondern ein Befehl. Das ist mir egal. Das können Sie nicht von mir verlangen. Das ist zu viel. Ich bin entschieden. Severus, bitte, setzen Sie sich. Severus starrte Dumbledore über seinen Schreibtisch hinweg an. Heiße Schauer jagten ihm den Rücken hinauf und hinunter. »Nein, danke«, sagte er. »Ich stehe viel lieber.« Dumbledore seufzte. Es beunruhigt Sie also nicht im geringsten, dass Voldemort offenbar Zugang zu Harrys Geist hat? Das habe ich nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, dass ich nicht derjenige sein kann, der... Er muss Okklumentik lernen. Wenigstens darin sind wir uns einig, nicht wahr? Dann bringen Sie es ihm bei. Sie sind genauso qualifiziert, wenn nicht sogar besser. Nein, sagte Dumbledore und schüttelte den Kopf. Sie haben den Jungen nicht gesehen, als er mir von seinem Traum mit der Schlange erzählte. In dem Moment, in dem ich ihn auch nur ansah, konnte ich den Hass in seinen Augen sehen. Voldemorts Hass. Jetzt, da er sich der Verbindung bewusst ist, würde er sie nur nutzen, um zu mir zu gelangen, sobald ich mit Harry alleine wäre. Und das können wir nicht riskieren. Ich weiß zu viel. Wir können nicht riskieren, dass die Informationen, die ich besitze, in seine Hände fallen. »Und wie riskant wäre es für mich?« fragte Severus. »Was soll ich tun, wenn der Dunkle Lord herausfindet, dass ich Potter lehre, wie man ihn in Schach hält?« »Dass ich seine Pläne untergrabe, dass ich mich widersetze.« »Sie werden ihm sagen, dass ich es so angeordnet habe,« sagte Dumbledore, »und vielleicht hinzufügen, dass sie ihn nicht so sehr gut unterrichten.« »Ein großartiger Plan, der genau so lange funktionieren wird, bis ich tatsächlich erfolgreich bin.« »Lassen Sie uns diese Brücke überqueren, wenn es soweit ist, ja?« sagte Dumbledore. »Severus, Sie wissen, ich würde niemals ihr...« Severus lachte. »Niemals würde ich das«, sagte Dumbledore mit strengem Blick über den Rand seiner Brille. »Sicherlich nicht in diesem Stadium des Spiels. Tod nützen sie mir nichts, und das wissen sie. Sollte es notwendig werden, werden wir sie herausziehen müssen, und...« »Weil ein Spion, der nicht mehr spionieren kann, so ungeheuer nützlich ist.« »Ein Spion, der nicht mehr spionieren kann«, sagte Dumbledore, »ist in diesem Fall immer noch ein brillanter Taktiker, jemand mit Einblick in unseren Feind, der uns anderen fehlt, jemand, der genug von seinen Handlungen vorhersehen kann, um uns zu führen und dessen magische Fähigkeiten sich auf dem Schlachtfeld als eine immense Bereicherung erweisen würden, sollte es dazu kommen. Ganz zu schweigen ist er eine Person, die ich schätze und als Freund betrachte.« »Wie rührend«, sagte Severus. »Wenn Sie mich so sehr schätzen, dann sollten Sie sich lieber gleich an meine Grabinschrift machen, denn ich fürchte, dass ich Sie in unmittelbarer Zukunft brauchen werde. Unabhängig von allem anderen, falls der Junge während dieser Privatstunden in meinen Geist eindringt...« »Das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich«, sagte Dumbledore. »Sie etwa?« Und was konnte Severus dazu sagen, wo er doch wusste, dass es nicht nur wahrscheinlich, sondern gar unvermeidlich war? Wo er wusste, dass er wie ein offenes Buch vor Potter lag, sollte dieser auch nur versuchen, den Spieß umzudrehen. Der Junge würde in ihm versinken, als wären seine Abwehrmechanismen aus Wasser. Für den Bruchteil einer Sekunde überlegte er, ob er nicht die furchtbare Fehleinschätzung gestehen sollte, die er im Vorjahr gemacht hatte. Den Preis, den er für Potters Widerstand gegen den Imperius zu zahlen bereit gewesen war. Plötzlich erschien ihm dieser Preis unfassbar hoch, unerschwinglich. »Natürlich nicht«, sagte er. »Und es gibt immer noch das Denkarium«, sagte Dumbledore. »Sie kennen die Variante des Zaubers, Erinnerungen vollständig zu extrahieren?« Severus nickte widerwillig. »Dann fürchte ich, dass wir am Ende der Diskussion angelangt sind. Harry verbringt den Rest der Ferien im Grimmelplatz, und ich erwarte, dass Sie ihn zu gegebener Zeit dort besuchen, um ihn über den Zweck dieser Lektion zu informieren. Beginnen Sie, sobald es möglich ist, am ersten Tag des neuen Halbjahrs.« »Hallo Potter, warum ich hier bin? Oh, nur um Ihnen mitzuteilen, dass der Schulleiter mir befohlen hat, Ihren Geist regelmäßig zu vergewaltigen. Kommen Sie zu Halbjahresbeginn. Fröhliche verspätete Weihnachten und ein sehr frohes neues Jahr.« Nein, so vielleicht nicht. Er konnte sich nicht an ein Gespräch erinnern, auf das er sich je weniger gefreut hatte. Und er konnte sich an viele unangenehme Gespräche erinnern. Dass Black darauf bestand, sich einzumischen, machte die Erfahrung natürlich noch reizvoller. Reizvoll in einer Welt, in der Black sich selbst nur im besten und hellsten Lichte sah. Nur, dass Black selbst so weit von der hellsten Seite des Spektrums entfernt war, wie es nur ging. Er war wie ein Tintenfleck auf blankem Pergament, schmutzig wie Kohle, die über die Hände eines Bergarbeiters geschmiert war. Severus hatte es nicht für möglich gehalten, dass er ihn noch mehr hassen konnte, aber sein neu gefundenes Verständnis von Potter brachte Einsichten, die ihn dazu brachten. Plötzlich nahm die Art, wie Black Potter ansah, einen ganz anderen Ton an. »Aber sicher ist dir aufgefallen, dass Potter seinem Vater sehr ähnlich sieht«, sagte Severus, »und ja, zum Teil geschah dies in der Absicht, ihn zu ärgern. Aber es war auch ein Test. Ein Test, den Black in dem Moment spektakulär versiebte, als er sagte, »Ja, allerdings.« Potter war nicht wie sein Vater, das hätte Black wissen müssen. Und als Severus den Jungen den Bruchteil einer Sekunde später als arrogant bezeichnete, obwohl er wusste, dass dies die Unwahrheit war, würde er Black damit zu einem Kampf provozieren, nicht wahr? Auf diese Weise war es viel einfacher, ihn versehentlich zu kastrieren, um sicherzustellen, dass selbst dann, wenn Black Potter auf die schlimmste Art und Weise mit seinem Vater verwechseln würde, keine Konsequenzen zu befürchten waren. Verdammte Weasleys, die immer zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt stören mussten. Severus reiste nach Hogwarts ab, und so sehr er auch den Beginn des Okklumentik-Unterrichts fürchtete, er konnte gar nicht früh genug beginnen. Potters Geist zu vergewaltigen war immer noch besser, als ihn allein mit Black in diesem Haus zu lassen. Das Ablegen einer Erinnerung in einem Denkarium entfernte sie entgegen der landläufigen Meinung nicht ganz aus dem Bewusstsein. Es schwächte nur die Wirkung ab, indem es etwas von der Intensität der direkt damit verbundenen Emotionen ablöste. Aber man vergaß das Ereignis nicht. Es trat einfach in den Hintergrund. Ein Graustufenfoto ersetzte einen vollfarbigen Hochglanzdruck. Jeder anständige Legilimentiker konnte diese Abdrücke immer noch finden. Und obwohl Potter keiner war, war die Gefahr, dass er, wenn auch nur kurz, in die Tiefen von Severus Verstand stolperte, zu groß. Wenn er auch nur einen flüchtigen Blick auf den Zeitumkehrer erhaschte oder schlimmer noch, auf sich selbst, tot. Als Severus sich auf die ersten Stunden vorbereitete, benutzte er also die Variante des Zaubers, von der Dumbledore gesprochen hatte. Sie war in der Regel unklug, nicht weil sie viel mehr Zeit und Energie kostete, nicht weil sie wehtat und grenzwertig illegal war, sondern weil sie einen unweigerlich veränderte. Er saß da und riss eine Erinnerung nach der anderen aus seinem Gedächtnis, riss sie heraus, ohne einen Fetzen zurückzulassen, bis sie in silbernen Fäden am Boden des Steinbeckens wirbelten. Dann las er die Notiz, die er sich zuvor selbst geschrieben hatte. »Du kannst nicht so viele komplett entfernen«, hieß es darin. »5, höchstens 10, sonst verlierst du dich. Such sie weise aus.« Es machte wenig Sinn. Warum sollte er sich überhaupt gezwungen fühlen, die Erinnerungen in ihrer Gesamtheit zu entfernen? Er hatte keine Angst davor, dass Potter in seinen Verstand einbrechen könnte. Das Gör war schwach und ungeschickt, völlig nutzlos. Nein, die übliche Methode würde völlig ausreichen. Außerdem, sich selbst verlieren, wirklich? Er lachte. Er fühlte sich nicht anders, es gab keine Löcher, nicht einmal Lücken in seinem Verstand. Was auch immer er gewählt hatte, um es vorübergehend zur Seite zu legen, konnte nicht so wichtig gewesen sein. Er wartete im Schatten auf Potter, sah ihm bei seiner Ankunft zu. Ganz wie sein Vater. Die Art und Weise, wie er in Severus' Büro stolzierte und sich mit mürrischer Arroganz umsah, ohne Zweifel nach Orten suchte, in die er seine Nase hineinstecken konnte. Natürlich machte er sich dabei nicht die Mühe, die Tür zu schließen. Oh, wie sehr Severus ihn verachtete. Dennoch konnte er sich anscheinend nicht daran erinnern, warum er sich gegen diesen Unterricht so heftig gewehrt hatte. Mit Sicherheit war jeder Augenblick in Potters Gesellschaft eine Strafe und eine Verschwendung seiner Zeit. Aber es konnte auch Vergnügen dabei sein. Er würde ihm keine Gnade gewähren. Er würde sich in den Verstand des Jungen hineinfressen, damit er lernen musste, sich zu verteidigen. Und wenn der Prozess wehtat, umso besser. »Schließen Sie die Tür hinter sich, Potter«, sagte er kalt. Natürlich war die erste Stunde ein eklatanter Misserfolg. Nach Potters Weggang beschloss Severus jedoch, sich nicht darauf zu konzentrieren. Stattdessen saß er eine Weile da und ahlte sich im Nachhall von Potters Schmerzensschreien, genoss, ihn in die Knie gezwungen zu haben. Der erbärmliche Schwächling. Dann schöpfte er seine Erinnerung aus dem Denkarium. An diesem Mittwoch schrieb er sich selbst eine andere Notiz. Entferne unter keinen Umständen weitere Erinnerungen vollständig. Du riskierst dein Leben. Eine Lüge, aber eine notwendige, die allerwichtigste, wenn er ehrlich war. Was wäre er schließlich ohne auch nur die geringste Erinnerung an Lilly? Zu was würde er werden? Oder war es schon so lange, ohne es zu merken? Eher würde er sich vor Potter entblößen, als das herauszufinden. Er konnte den Gedanken nicht in Betracht ziehen. Er konnte nicht, wollte nicht. Er weigerte sich, diesen Weg zu gehen. Legilimens. Ein Strudel von zu schnellen Bildern, die sich vor seinen Augen drehten. Der sprechende Hut flüsterte. Na, Slytherin! Das Chang-Mädchen neigte sich mit feuchten und weit aufgerissenen Augen zu ihm. Ein dicker, lachender Junge, sich nähernde Dementoren. Potter, gedemütigt, wieder und wieder und wieder. Süße Rache, durchdrängt mit Wut. Der Bengel hatte sich verdammt wenig Mühe gegeben. Legilimens! Potters Verstand zerriss unter seinen Berührungen wie Pergament. Abwehrmechanismen, fadenscheinig wie Organza, nachgiebig wie Federn. Erbärmlich. Potter schrie vor Schmerzen und stürzte zu Boden. Ganz entzückend. Potter auf allen Vieren, dass Severus mit so viel Hass aus Lillys Augen anstarrte. Die verkörperte Sturheit. »Sie sagen mir nicht wie!« »Undankbar!« »Legilimens!« Dann das Unerwartete. Seine Erinnerungen blitzten nun direkt aus den Tiefen seines Geistes auf. Sein Vater, Isolation, eine Lachnummer. Das war's, was er gewesen. Protego hätte das nicht schaffen dürfen. Sicherlich ein Zufall, ein Unfall, ausgelöst durch Potters unglaubliches Glück. Aber einmal angefangen, passierte es immer wieder. Potter schwappte in seinen Geist, als ob er im Windschatten von Severus Macht reiten würde. Und jedes Mal wurde es schwieriger, ihn wieder hinauszustoßen, um die harmlosen Erinnerungen in den Vordergrund zu rücken. Wie konnte er es wagen? Potter besaß nicht ein Quäntchen Talent und schon gar nicht die erforderliche Bereitschaft zu üben, wie er es verdammt nochmal tun sollte. Er konnte nicht einmal den verdammten Korridor, den er nachts sah, unterdrücken. Und doch war er hier, Woche für Woche, und durchdrang Severus makellose Mauern, die selbst den dunklen Lord fernhielten. Und das sollte eigentlich nicht möglich sein. Empörend. Severus verdoppelte seine Anstrengungen und drückte sich mit aller Härte, die er finden konnte, in Potters Verstand, wobei er sicherstellte, dass dieser die zackige Kante jedes Eindringens wie den brutalen Hieb eines Messers spürte. Er ergötzte sich an der Wunde, die noch lange nach Potters Verschwinden aufklaffen und ausbluten würde. Es war das Einzige, an dem er sich ergötzen konnte, denn es würde genügen müssen. Jeden Montag und Mittwochabend riss er mit seinem Zauberstab Einfühlungsvermögen und Mitgefühl aus sich heraus und danach entriss seine Grausamkeit Potter das Gleiche. Jeden Montag und Mittwochabend nach Potters Weggang nahm er seine Erinnerung wieder auf, nahm hin, wer er geworden war und die verdrehte Version dessen, wer er hätte sein können. Er starrte kurz das Denkarium an und blieb dann stundenlang reglos sitzen. Er weinte nicht, denn er wusste, tief in seinem Inneren, dass er, wenn er einmal anfangen würde, niemals damit aufhören könnte. Und zwischendurch, in sterilen, mechanischen Linien von Federkiel gegen Papier, schrieb er, mit einem Weasley-Feuerwerkskörper explodiert. Unfall während einer DA-Versammlung. Gemälderahmen fiel ihm auf den Kopf. Tod. Potters Tod war nicht länger seine Obsession. Es war ein Nebengedanke geworden. »Ich hasse sie«, fauchte Potter und schleuderte Severus gegen die Wand. In der dunklen, beengten Höhle seines Büros konnte Severus nur seine Augen sehen. Grün, grün, grün, grün, funkelnd wie Blitze. Er öffnete den Mund, wollte gut sagen, aber was herauskam, war ein Lachen, scharf und spöttisch. Und Potters Gesicht verzerrte sich, als er sich auf Severus stürzte, zuschlug und zutrat, kratzte und biss. Severus stieß ihn weg und immer wieder weg, aber das konnte ihn nicht von sich abbringen. Die Wände umgaben sie von allen Seiten, als ob sie in irgendeinem Schrank steckten, an den er sich eigentlich erinnern sollte, aber er konnte nicht klar denken. »Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie«, donnerte es durch seine Adern. Er schien sich Potters Griff nicht entziehen zu können, den Fingern, die sich in seine Gewänder krallten und sie durchdrangen, als wären sie aus Wasser um sich dann in sein Herz zu graben. Er wehrte sich verzweifelt, stieß Potter so heftig zurück, dass dessen Kopf mit einem dumpfen Knall gegen die Wand schlug. »Hör auf«, flehte er, weiterhin nur Zentimeter entfernt. »Hör auf, hör auf, hör auf damit!« Potter lächelte und wischte sich mit dem Handrücken das Blut von der Lippe. »Warum?«, fragte er. »Du hast mich auch, nicht wahr?« Und er packte Cyrus am Hals und zog ihn nach vorne und unten, bis sich ihre Lippen trafen. Es war weniger ein Kuss als ein Biss, aber das spielte keine Rolle, denn plötzlich hörte alles andere auf zu existieren. Und Cyrus kannte nur noch die unersättliche Hitze von Potters Mund, die Klinge seiner Zunge, wie sie über seine eigene schnitt, den intensiven Geschmack von verbrannten Münzen, der seine Kehle füllte. Plötzlich gab es nur noch das Bedürfnis, das wie eine Welle in ihm hochkroch, wie ein Tsunami. Das Bedürfnis, ihn zu nehmen, ihn zu besitzen, in ihm zu versinken und nie wieder zurückzukommen. Er packte Potters Haare und fickte seinen Mund mit seiner Zunge, zog ihn näher heran, fühlte seine Härte durch alle Stoffschichten hindurch. Er schluckte ein Stöhnen, das Potters oder sein eigenes hätte sein können. Plötzlich war er es, der sich in Potters Gewänder krallte, aber es gab keine Gewänder, sie waren nackt. Also packte Cyrus ihn an den Hüften, hob ihn hoch und drückte ihn gegen die Wand und drang mit einer einzigen perfekten Bewegung in ihn ein, die ihm Schauer über den ganzen Rücken jagte. Potters Kopf fiel mit einem Keuchen zurück und Cyrus betrachtete die liebliche Linie seiner Kehle, war wie gebannt davon, selbst als er sich noch tiefer in ihn hineinschob und dann noch einmal. Es war alles, was er jetzt wollte, diesen Rhythmus, das Eindringen und Rausziehen. Aber es reichte nicht aus, denn bei jedem Stoß keuchte Potter, »Ich hasse dich«, wie ein Mantra, wie ein Gebet. Cyrus fickte ihn härter und immer härter. Nägel gruben sich in das weiche Fleisch von Potters Hüften, doch dieser wollte nicht still sein, egal wie hart Cyrus ihn auf sich hinunterpresste. »Halt die Klappe«, dachte er und biss mit einem Knurren in Potters Hals, wobei er Sehnen, Muskeln, Blut, Knochen und Knochenmark schmeckte. Potter seufzte und klammerte ihn fest. Dann streichelten seine Finger sanft über Severus Rücken, seine Lippen streiften wie Seide über seine Ohrmuscheln und er flüsterte, »Ich vertraue dir.« Severus senkte ihn sanft auf die Laken seines Bettes, drang weiter in ihn hinein, fiel und fiel immer tiefer, als er haltlos kam, und er erwachte von seinem eigenen Stöhnen und bebte noch von den Nachwehen seines Orgasmus. Ein Moment lang lag er zitternd unter der Bettdecke, aber es gab kein Nachglühen, nur krankes Entsetzen, das seine eigenen Eingeweide zu einem Knoten verkrampfte und ihn dazu zwang, einen Herzschlag später aufzuspringen. Auf dem Weg zum Badezimmer riss er sich sein schweißnasses Nachthemd vom Leib und ging direkt unter die Dusche. Aber egal, wie lange er unter dem glühenden Strahl stand, egal, wie sehr er versuchte, sich den Traum von der Haut zu schrubben, er fühlte sich einfach nicht sauber. Das war natürlich inakzeptabel. Es war abscheulich, dass sein Körper sich dazu entschied, ihn so zu verraten. Selbst im Schlaf konnte er es nicht hinnehmen. Es war nicht zu ertragen. Aber er war zu spät in der Nacht aufgewacht oder zu früh am Morgen, je nachdem, wie man es betrachtete, um genügend Zeit zu haben, das Notwendige zu tun, um dem ein Ende zu setzen. Er musste bis später warten, um dieses Problem ein für allemal zu lösen. Den ganzen Tag zuckten seine Finger vor lauter Anspannung. Er war so nervös, dass er zwei Slytherins in seinem UTZ-Kurs anschnauzte, aber als sie aufhörten, verwirrt zu blinzeln, hatte sich sein Verstand bereits von der vermeintlichen Geringschätzung ihrer Arbeit entfernt. Denn es sollte noch schlimmer kommen. Heute stand auch ein bestimmter Kurs Fünfklässler auf dem Stundenplan. Er tat sein Möglichstes, um einen Blick auf Potter zu vermeiden. Wirklich. Aber seine Augen weigerten sich, ihm zu gehorchen. Sie glitten zu ihm, als ob die Schwerkraft selbst sie dazu zwang. Sie maßen die Linie seines Kiefers und wie viel kantiger er geworden war. Potter blickte auf, starrte ihn an, und alles, was Severus tun konnte, um den Augenkontakt nicht sofort zu unterbrechen, war zurückzustarren. Als Potter sich wieder über seinen Trank beugte, fühlte er sich derart heiß an, dass seine Haut überall kribbelte. Und es hörte nicht auf. Irgendwann streckte sich Potter, um ein Gefäß aus dem Regal hinter sich zu greifen, wobei er den Kopf nach hinten und zur Seite neigte und den Knick seiner Kehle freilegte. Cyrus starrte auf die milchig-weiße Haut, die die Vision aus seinem Traum so perfekt wiedergab. Sein Magen drehte sich heftig. Er fühlte, wie warme Blitze entfacht wurden, die tiefer und tiefer vordrangen. Nein! Er drehte sich auf dem Absatz um, grub seine Nägel in seine Handflächen. Er wollte dies nicht zulassen, diese Schwäche, diese Krankheit. Sein Mund schmeckte metallisch, als wäre er immer noch gefüllt mit Potters Blut. Nicht, dass er das jemals gewesen wäre. Es war ein Traum gewesen, ein fieberhaft verdrehter Albtraum, eine Fantasie. Seine Reaktion war natürlich spontan, lediglich eine Rückblende, und doch war es sehr beunruhigend, wie akkurat die Darstellung von Potters Hals in seinem Traum gewesen war, obwohl er doch eigentlich auch verzerrt hätte sein müssen, weit weg von der Realität. Er hatte den Jungen doch vorher nie so genau studiert, oder? Nein, gewiss nicht, nie. Er hatte ihn sicherlich niemals mit der Absicht betrachtet, die Konturen seines Körpers in seinem Geist zu verewigen, um sie später in aller Ruhe zu studieren. Aber selbst mit dem Rücken zu ihm gewandt, mit geschlossenen Augen, konnte er ihn sich deutlich, zu deutlich vorstellen, konnte die Linien seines Mundes nachziehen. Keine Unterrichtsstunde seines Lebens war je so langsam vergangen. Sobald sie zu Ende war, floh er in sein Privatlabor, wo er den stärksten Lustdämpfungstrank braute, den er kannte, und kippte ihn noch heiß in seinen Rachen, wobei er sich die Zunge verbrannte. Ohne Libido war er ohnehin besser dran. Welchen verdammten Nutzen hatte sie auch für jemanden wie ihn jemals gehabt? Er träumte weiterhin von Potter. Er träumte davon, mit ihm zu kämpfen, sich mit ihm ohne Zauberstäbe zu prügeln. Er träumte davon, ihn versehentlich mit bloßen Händen zu töten. Als er dann nach dem Zeitumkehrer griff, war dieser nirgendwo zu finden. In manchen Nächten träumte er davon, wie sie Seite an Seite auf seinem Bett lagen, vollständig bekleidet, wie Potter keusche Küsse auf seinen Augenlider, seine Stirn und seine Schläfen regnen ließ. Immer wenn Cyrus die Hand ausstreckte, um sich zu revanchieren, verschwand Potter wie Rauchschwaden. Traumloser Schlaftrank hatte eine hemmende Wirkung auf den Lustdämpfungstrank. Er würde es einfach ertragen müssen. »Macht's Spaß?« Er riss Potter aus dem Denkarium heraus, bebend vor Wut. Wie konnte er es wagen? Wie konnte er es wagen, so in seine Privatsphäre einzudringen, in dem Moment, als Cyrus ihm den Rücken zugewandt hatte? »Nun«, sagte er und bohrte seine Finger in Potters Arm, wissend und hoffend, dass es weh tat. »Nun, gut amüsiert, Potter!« Die Lippen des Jungen bewegten sich, aber durch das Rauschen des Blutes in seinen Ohren nahm er keine Geräusche wahr. Nicht, dass er eine Antwort gebraucht hätte. Natürlich hatte Potter sich amüsiert. Es hatte ihm wahrscheinlich Spaß gemacht, genau wie seinem... »Witziger Kerl, ihr Vater, nicht wahr?« zischte er und schüttelte und schüttelte und schüttelte den Bengel. Aber es war nicht genug. Er wollte ihn in Stücke reißen, seine Glieder abreißen, ihn erwürgen, genau hier und... Er schubste den Jungen zu Boden. »Sie werden niemandem erzählen, was Sie gesehen haben.« »Nein«, keuchte Potter, aber Cyrus hörte nicht mehr, denn seine Zauberstabhand zuckte. Sein Geist war plötzlich voller Zaubersprüche. »Sectum Sempra«, ja, »Crucio«, noch besser. Oder vielleicht etwas Raueres, Animalischeres. Er fühlte schon, wie es in ihm aufstieg, trommelte, sich zu einem Scheitelpunkt aufbaute. »Raus hier!« »Raus! Ich möchte Sie nie mehr in diesem Büro sehen!« Potter floh in dem Moment, als er die Kontrolle über seine Magie verlor und ein Glas mit Kakerlaken über seinem Kopf zersplitterte. Die Tür schloss sich und die ganze Wand explodierte und beregnete Cyrus mit einem ganzen Schwall glänzender Splitter. Der Schock, als ihm Glassplitter ins Gesicht schlugen, war das Einzige, was ihn davon abhielt, dem Jungen hinterherzulaufen, um ihm ernsthaft Gewalt anzutun. Das Einzige. Zeit trug wenig dazu bei, ihn zu beruhigen. Eine Stunde später stand er über dem Denkarium, nachdem er das wieder zusammengesetzt hatte, was noch zu retten war. Aber der Großteil von jahrelanger und mühsamer Arbeit war ruiniert. Möge Merlin ihm helfen, aber sollte Potter jemals wieder seine Türschwelle erreichen? Und er verband sich wieder mit den Erinnerungen und das Feuer in seinem Blut verwandelte sich augenblicklich in Eis. Gewiss. Potter war in seine Erinnerung eingedrungen, Aber Severus bezweifelte, dass dies in berechneter, böswilliger Absicht geschehen war. Völlige Dummheit schien weitaus wahrscheinlicher, kombiniert mit seinem verfluchten Hang zur Neugier. Er fühlte sich weniger wütend, als vielmehr verraten. Düsterer, bitterer Verrat, was völlig lächerlich war, denn er hatte selbst die Saat dafür gesät, nicht wahr? Zuerst hatte er die Verbindung vernichtet, die Potter mit ihm geteilt hatte. Wenn auch aus gutem Grund. Denn er hatte den zerbrechlichen Respekt, den der Junge ihm entgegengebracht hatte, ausgelöscht, indem er ihm absichtlich Schmerzen zugefügt hatte und hatte sich auch noch an seinen privatesten Demütigungen erfreut. Warum in aller Welt sollte sich Potter nicht gezwungen fühlen, dasselbe zu tun? Aber sogar das klang irgendwie falsch. Er schloss seine Augen und erinnerte sich an Potters Gesicht, als er ihn im Denkarium fand. Und jetzt, wo er die Perspektive gewechselt hatte, konnte er es sehen. Potter hatte keinen Spaß gehabt. Er war entsetzt gewesen. Zurzeit hasste Potter ihn mit jeder Faser seines Wesens. Und trotzdem war er entsetzt gewesen. Weil er bereits selbst in solchen Lagen gewesen war und wusste, wie es... »Gryffindor-Gerechtigkeit«, murmelte Severus, aber die Worte schmeckten bitter auf seinen Lippen. Verdreht. Er schüttelte den Kopf. All das war nebensächlich. Potter musste die Oklumentik lernen und Severus wusste das. Aber er steckte fest. Er konnte es ihm immer noch nicht beibringen, wenn er alle seine Erinnerungen vollständig intakt bei sich behielt. Denn Potter könnte sie sehen. Und wohin würde das sie führen? Welch eine Gnade, dass von all den Erinnerungen, in die Potter hätte eintauchen können, er ausgerechnet diese gesehen hatte. Sonst hätte Severus es mit einem weit größeren Schaden zu tun gehabt. Nein, so konnte er ihn nicht lehren, aber er vertraute sich selbst, diesem anderen selbst, auch nicht. Er traute ihm nicht zu, der Wiederaufnahme des Unterrichts zuzustimmen, nur weil Severus durch eine Notiz darauf bestand, nachdem er Potter in sein Büro zurückbeordert hätte. Um die Wahrheit zu sagen, er befürchtete, dass dieses andere Ich sich einfach entschließen könnte, nach Erhalt eines solchen Schreibens die Erinnerungen nicht wieder zu integrieren, weil er beschlossen hatte, dass Severus verrückt geworden war. Aber am wichtigsten war, dass er ihm in der Gegenwart von Potter nicht traute. Er hatte seine Hände an den Jungen gelegt und ihn geschlagen. Er war nur Zentimeter davon entfernt gewesen, ihn blutig zu schlagen. Und noch viel Schlimmeres zu tun. Nein. Er konnte nicht zulassen, dass er sich so jemals wieder in der Nähe von Potter aufhielt. Das bedeutete leider, dass Potter ohne die Oklumentik auskommen musste. Er seufzte. Alles war so viel einfacher gewesen, als er noch kein Gewissen gehabt hatte. »An einem Osterei erstickt, das in einem Korridor im vierten Stock versteckt wurde«, schrieb er ins Tagebuch. »In dem Sumpf ertrunken, den die Weasley-Zwillinge zurückgelassen haben.« Er rieb sich die Augen. Ostern hatte ihm keine Ruhepause gebracht. Er hatte lediglich viele Stunden in der Gesellschaft des dunklen Lords verbracht, der darauf bestand, Dumbledores Aufenthaltsort zu erfahren. Es hatte ihn nicht sonderlich erfreut, als Severus einmal ganz ehrlich geantwortet hatte, dass er das absolut nicht wüsste. Er erschien jedoch recht zufrieden zu sein mit den Fortschritten, die er bei der Erlangung der Prophezeiung machte, was Severus beunruhigte. Er dachte an den Korridor, der Potters Geist nachts befüllte. Es klopfte an seine Tür. »Lupin«, sagte Severus und schloss die Augen. »Und was führt Sie hierher?« Lupin trat vor. »Etwas, das man am besten drinnen bespricht, wenn ich darf?« »Ich denke nicht«, sagte Severus und versperrte den Weg. »Ich ziehe es vor, mein Quartier von Ungeziefer freizuhalten.« Lupin warf einen prüfenden Blick in den Korridor. »Ich würde Sie nicht stören, wenn es nicht wichtig wäre.« »Was für Sie von Bedeutung ist, stimmt nicht zwingend mit dem Meinen überein«, sagte Severus, aber er trat zur Seite. »Nun, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie Harry nicht mehr in Oklumentik unterrichten.« »In der Tat, das tue ich nicht. Und ich werde es auch nicht wieder tun.« »Bitte, Severus, Sie müssen. Bitte überlegen Sie sich's noch einmal. Es gibt nichts Bedrohlicheres als das wohl...« Er wechselte mitten im Satz die Richtung, wie aus Respekt vor Severus, Zugang zu Harrys Geist erlangt. Dessen bin ich mir bewusst, und nein, ich werde meine Meinung nicht ändern. Severus, bitte. Was Harry getan hat, einfach in ihr Denkarium einzudringen, war falsch. So viel dazu, dass Potter das Geheimnis bewahrt hatte. Lieber Gott, war Severus so tief gesunken? Hatte er tatsächlich begonnen, den Jungen zu verklären? Aber das weiß er, glauben Sie mir. Es wird nicht wieder vorkommen, dessen bin ich mir sicher. Und mir ist klar, dass Sie ihm vielleicht nicht vertrauen und dass Sie jedes Recht haben, wütend zu sein. Aber ist das wirklich Grund genug, ihm zu verweigern? Sie wissen nichts von meinen Gründen, sagte Severus leise und machte einen Schritt in Richtung Lupin. Gar nichts. Wie immer denken Sie, alle Fakten zu haben. Aber tatsächlich haben Sie keine Ahnung. »Was ist dann der Grund? Wenn Sie mir nur erklären würden, dann könnte ich vielleicht...« »Ich brauche mich nicht vor Ihnen zu rechtfertigen. Es geht Sie nichts an.« Lupin hielt einen Moment inne und rieb sich die Hände. »Meinen Sie, Dumbledore würde...« »Dumbledore ist nicht hier,« unterbrach Severus ihn, »und ich werde Ihnen nicht weiter behilflich sein. Also hören Sie bitte auf, meine Zeit zu verschwenden.« Er öffnete die Türe. »Gehen Sie! Jetzt!« Lupin zögerte kurz, schüttelte dann den Kopf und trat auf den Korridor hinaus. »Denken Sie wenigstens darüber nach. Ich bitte Sie«, sagte er, einen Augenblick, bevor Severus ihm die Tür vor der Nase zuschlug. Das Problem war, genau das tat Severus. Er dachte an den dunklen Lord und den Korridor in Potters Träumen, dachte an die Tatsache, dass er Dumbledores Aufenthaltsort nicht kannte, dass er gezwungen war, sich auf andere Ordensmitglieder zu verlassen, denen diese Information anvertraut worden war, und das nur, weil sie ihre Freizeit nicht in der Nähe des dunklen Lords verbrachten. Aber er saß dort fest. Von Hagrids Halbbruder gegen einen Baum geschleudert, schrieb er Ende Mai. Merke, die Sedierung eines Riesen ist der eines Hippogreifs nicht unähnlich. Nur die Dosierungen unterscheiden sich. Er unterließ es, Hagrid zu melden, einfach weil es nicht ratsam erschien, einen Verbündeten gegen Umbridge zu verlieren. Das Schema der vergangenen Jahre blieb stabil. Während der gesamten Dauer der ZAG-Prüfungen starb Potter kein einziges Mal. Tatsächlich gab es keine Spur von ihm, abseits der Mahlzeiten, bis Umbridge ihn in ihr Büro beorderte und Veritaserum verlangte, um Potter zu verhören. »Er hat Tatze! Er hat Tatze an dem Ort, wo sie versteckt ist!« Als ob Severus die Botschaft nicht schon längst aus Potters Geist empfangen hatte. Der Junge hätte seine Gedanken nicht lauter projizieren können, während er starr in Severus Augen blickte. Leider bedeutete Potters Weigerung, seinem gesunden Menschenverstand zu vertrauen, dass Severus nicht einmal eine vage Andeutung machen konnte, die Granger vielleicht hätte aufgreifen können, ohne zu riskieren, dass Umbridge sie auch verstand. Und so leugnete er jegliches Wissen und ließ Potter in ihrer Gewalt. Er nahm jeweils zwei Stufen auf einmal und begab sich in eine weit entfernte, sehr abgelegene Ecke im Innenhof und verfluchte währenddessen Dumbledores Wahl der Kontaktaufnahme. Es war gut und schön, Nachrichten wie diese zu senden und zu empfangen, wenn man nicht von neugierigen Augen umgeben war. In den Kerkern jedoch war er umringt von Kindern der Todesser und dort fehlte ihm dieser Freiraum. Sobald er außer Sichtweite war, beschwor er die Hirschkuh. »Begib dich zum Hauptquartier«, wies er sie schweigend an. »Finde irgendein Ordensmitglied und sag ihm, dass der dunkle Lord Black gefangen genommen hat und ihn in der Mysteriumsabteilung festhält. Und man soll Dumbledore alarmieren. Sofort!« Er sah zu, wie sie ungestüm in die Nacht hinausgaloppierte. »Verdammt, wenn Minerva nur nicht ins St. Mungus gebracht worden wäre. Sie hätte gewusst, wo Dumbledore war. Da war er sich sicher.« Die Zeit verstrich wie im Fluge. Er hatte gerade beschlossen, dass er besser nach Potter sehen sollte, als eine silberne Gestalt vom Himmel herabkam und ihn erstarren ließ. »Wovon zum Teufel redest du da, Snape?« sagte sie bissig mit Blacks Stimme. »Ich bin hier, verdammt nochmal, und wir brauchen Albus nicht zu alarmieren. Er wird sowieso bald hier sein. Ich werde ihm auf jeden Fall sagen, dass du völlig durchgedreht bist, wenn er hier ankommt.« »Fuck. Fuck, fuck, fuck. Wie konnte er nur so unfassbar dämlich sein?« Er ließ sich keine Zeit zum Nachdenken, sondern machte sich im Laufschritt auf den Weg in Umbridges Büro. Er musste sofort zu Potter gelangen, um zu verhindern, dass der direkt in eine Falle tappte. Das Büro war leer. Innerlich fluchend machte er sich auf den Weg zurück ins Erdgeschoss und durch die Eingangshalle, und als er an der Treppe zu den Kerkern vorbeischritt, fing er im Korridor darunter ein Aufblitzen blonder Haare auf. »Draco!« Er richtete sich bewusst auf und zwang sich zur Ruhe, während der Junge träge und faul die Treppen hinaufstieg. Ruhe. Er musste Ruhe ausstrahlen. »Ich muss mit der Schulleiterin sprechen, aber sie scheint nicht mehr in ihrem Büro zu sein. Sie waren bei ihr. Sie wissen nicht zufällig, wo sie hingegangen ist.« Draco zog einen Schmollmund aus Abneigung. »Sie hat uns weggeschickt, obwohl wir doch gute Arbeit geleistet hatten. Als ob ich nicht vertrauenswürdig wäre. Ich!« Sie ist mit Potter und den anderen abgehauen, weil Granger immer wieder sagte, »Mir ist es egal, was Granger für einen Unsinn von sich gab. Wie ich schon sagte, muss ich mit der Schulleiterin sprechen. Wissen Sie, wo sie hingebracht hat?« »Das sollte ich eigentlich nicht. Aber Sie wissen es.« Ein verschmitztes Lächeln kroch über Dracos Lippen. »Nun, ich hatte nicht vor, mich von ihr einfach so zur Seite schubsen zu lassen, oder? Also bin ich ihnen hinterhergeschlichen. Sie sind in den Wald gegangen.« Aber das Lächeln rutschte in ein weiteres Schmollen ab. Ich hatte keine besondere Lust, da hineinzugehen. »Und wie lange ist das her?« Draco zuckte mit den Achseln. »Ich weiß es nicht. Eine Weile.« »Nun gut«, sagte Severus, entließ ihn mit einem knappen Nicken und wandte sich ab. Er achtete darauf, seine Schritte gemächlich zu halten, bis die Vordertür hinter ihm zufiel. Selbst dann erlaubte er es sich nicht, in ein Laufen zu verfallen, um Draco keinen Anlass zum weiteren Schnüffeln zu geben. Der Wald lag dunkel und still vor ihm, nirgendwo eine Spur von Potter oder Umbridge, obwohl sie doch längst zurückgekehrt sein mussten. Sobald er ausreichend vor einer dichten Baumgruppe versteckt wurde, beschwor er die Hirschkuh erneut. Potter glaubt fälschlicherweise, Black sei gefangen genommen worden. Offensichtlich beabsichtigt der dunkle Lord, ihn in die Mysteriumsabteilung zu locken, um an die Prophezeiung zu gelangen. Umbridge hat ihn in den Wald gebracht, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Also werde ich dort nach ihm suchen. Versammeln Sie den Orden und begeben Sie sich so schnell wie möglich zum Ministerium. Und um Himmels Willen, Black, bleiben Sie an Ort und Stelle. Seien Sie ein braver Hund. Jemand muss im Hauptquartier warten, um Dumbledore über den Vorfall zu informieren. Ein weiterer Grund, warum ein Patronus verdammt nutzlos war, dachte er, als sie in der Nacht verschwand, sie brauchten einfach viel zu lange, um eine größere Entfernung zurückzulegen. Er konnte nur beten, dass sie rechtzeitig ankommen würde. Er stand in Dumbledores Büro, inmitten von zerschlagenem Krimskrams und zerbrochenen Instrumenten, die den Boden übersäten. »Tot«, sagte er. »Ja«, erwiderte Dumbledore, und sah müde und alt aus, ganz und gar nicht wie ein Mann, der gerade den mächtigsten dunklen Zauberer des Landes besiegt hatte. Cyrus hätte glücklich sein sollen. Er hätte über die Nachricht von Blacks Tod, nachdem er sich so verzweifelt so viele Jahre lang gesehnt hatte, froh sein sollen. Aber umgeben von den Zeugnissen von Potters Trauer fühlte er sich nur hohl und leer.